Sondern, warum haben wir eigentlich auch keinen Shownote-Schreiber? Eigentlich braucht man doch externe Shownote-Schreiber. Ich verrate jetzt mal eins, ich glaube, dass die Shownotes niemals jemand liest. Das ist wirklich, also die... Ich sehe, dass da ab und zu jemand draufklickt. Ich habe da so viele Gags schon eingebaut, wo ich gesagt habe, wer hier das gelesen hat, kriegt das. Und das hat noch nie irgendjemand was gedings. Irgendwas hat gerade geknackst. Ich habe hier geguckt, weil ich getestet habe, ob das funktioniert. Wenn du redest, clever. Naja, das, wenn ich nicht rede, merkt man nicht, ob es funktioniert. Doch, ich seh's. Oh, schlau. Doch, ich sehe es hier. Was mir auch neu war, das finde ich auch geil. Das habe ich auch erst entdeckt, dass hier noch ein Plus-Minus ist. Was? Das war es für mich neu, dass man hier das alles auf einen Blick hat. Ah. Geil. Nee, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich lese das, Dominik, mit großer Freude. Ja, das ist doch gut. Schreibst du wie ein Hai? Das war Österreicher. Das war Österreicher. Schreibst du hier Hai? Hast du es am Anfang? Oder? Ich hab das. Im Grunde müsste man da ja eigentlich nur dann irgendwie ein Gate drüber legen, oder? Wenn ich das richtig... Mit dem 50 ich hoffe, Hertz, ja. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Fachwort. Ich bin stimmt. So. Blöd ist halt, dann ist halt auch alles in der Tonhöhe weg. Alles andere. Also wenn du sagst, oh, ich finde genau diese Tonhöhe raus. Aber spricht jemand von euch mit 50 Hertz? Ja, und wenn ja, dann vermeidet es halt einfach. Ja, weil du redest auf so einer ganz breiten Frequenz. Ich habe auch immer nicht gecheckt, sozusagen, wenn du redest, du hast total viele Bestandteile in deiner Stimme. Oh, das war schon wieder ein Kompliment. Mhm. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Eure drei Lieblingsgeschichts-Nichtswissenschaftler. Nichtswisser, habe ich jetzt gedacht, du würdest das jetzt sagen. Naja, Nichtwissenschaftler finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Ich finde, das beschreibt uns ganz gut. Hier sitzt zusammen der Nichtswissende Jürgen und... Ich weiß schon ein paar Sachen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin der Dominik. Der einiges wissende Dominik und der planlose Philipp. Hallo. Das stimmt, das bin eigentlich immer nur ich, der nichts weiß. Deswegen leite ich das Ganze hier ja auch thematisch. Ja, wir dagegen leiden. Sehr gut. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, Lord Dominik. Wie geht's dir? Es könnte besser gehen. Oder möchtest du die amerikanische Antwort? Nein, ich hätte schon gern was Ehrliches. Es könnte besser gehen. Und wie geht's dir, Jürgen? Mein Leben hat Höhen und Tiefen. Ah, sehr diplomatisch. Zum Beispiel befinde ich mich gerade quasi im Boss-Level-Stadium im Kampf gegen die Telekom mal wieder. So, das würde ich mal als Tiefpunkt so bezeichnen. Round 3, fight! Gewinnst du denn? Das stellt sich noch raus. Ich habe heute den Anruf verpasst, den entscheidenden Anruf. Deswegen bin ich gerade, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Geht's um DSL? Es geht um DSL, ja. Es geht um Vectoring. Oh. Es geht um tatsächlich laufen die bei uns durch die Siedlung und klopfen an jeder Haustür und klingeln und versuchen dann den Leuten Glasfaser anzudrehen. Dann habe ich mal nachgefragt, gesagt, Glasfaser, es gibt doch kein Glasfaser bei uns. Glasfaser hört doch am Verteilerschrank auf und dann bleiben doch die alten Kupferleitungen. Hat er gesagt, ja, aber er muss den Leuten ja erzählen, dass er Glasfaser verkaufen, weil sonst würden die überhaupt nicht verstehen, wovon er redet. Wait, what? Fand ich ein ziemlich geiles Vertriebskonzept. Ja, fand ich so sehr voll gut. Ehrlich. Ja, ich erzähle Scheiße. Ja, das fand ich nicht schlecht. Aber ich möchte jetzt nicht so schlecht über die Telekom reden, solange ich noch Aussichten... Chance auf Glasfaser habe. Solange ich noch Aussichten in diesem Kampf habe. Ja. Herzlich willkommen zu Ach, dem Telekom-Fan-Podcast. On a brighter side, also es gibt ja auch Höhen in meinem Leben. Zum Beispiel habe ich entdeckt, ich passe wieder in T-Shirts rein, in die ich irgendwie lange Jahre nicht mehr reingepasst habe. Du hast ganz schön abgenommen. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich fresse wie ein Schwein. Und dein Bart ist auch kürzer geworden. Nee, vielleicht hängt es irgendwie zusammen. Hm. Ich habe nämlich tatsächlich positive Nachrichten. Erstens. Das Auto aus Mayhart geliefert. Was zum? Also dieses welcher Sponsoring-Quatsch kommt heute? Wir haben quasi welchen von fiktiven Sponsor? Also er holt jetzt gerade hier eine Tüte auf, was raus mit dem Aufdruck das jetzt? Auto Mai. Einem unserer Hauptsponsoren haben wir jetzt diverses bekommen, was an Spaß jetzt, nichts überbieten ist. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das hört mit der Tüte schon auf. Also wir haben Keychains gekriegt, wow, die wirklich extrem schön sind. Da steht Dublicolor drauf. Okay. Wir haben von, was ich extrem witzig finde, so Anhängerautos, auf denen leise.de steht. Also und das sind auch. Jetzt Moment mal. Der Miete. Hat jetzt quasi die Werbegeschenke, die er von anderen Firmen eingesammelt hat, an uns weitergereicht. Also und ich, das hast du dir als Sponsoring verkaufen lassen. Ich hätte auch lieber gern den Firmenwagen gehabt, aber man schaut ja, was man kriegt heutzutage. Und das, der kleine Plastik-Keychain-LKW hat hinten so ein ausziehbares. Also, wenn jemand so von euch da draußen einen guten Anzeigenverkäufer kennt, ich glaube, wir könnten den Dominik vielleicht austauschen. Wir haben tatsächlich aber richtig Cooles bekommen. Kurze Frage. Muss ich was davon nehmen? Nein. Sehr gut. Aber. Es tut mir leid, also ich gehe mal kurz die Sachen durch. Das ist jetzt ein bisschen undankbar, Philipp. Ja, schon, aber Lanyards, gesponsert von einer anderen Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Okay, habe ich einfach echt genug. Flaschenöffner, ebenso. Dann diese Ausziehdinger, okay. Zigaretten rauche ich nicht, von daher Feuerzeug, jetzt gut in der Adventszeit, vielleicht ein bisschen nützlich. Das Feuerzeug ist so leicht, ich hätte gedacht, das ist leer. Nein, aber es geht. Ein, naja, so mittelguter Kugelschreiber und tatsächlich das nützlichste, ein Eiskratzer. Von allen Sachen 3 bekommen, nur vom Eiskratzer nur einen. Das Einzige, was irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Und der ist, aber der tatsächlich, ist auch, Moment, ist der benutzt? Tatsächlich. Aber ich wollte schon längst überleiten, dass wir auch guck wirklich dir den mal an. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Stimmt, der ist mega benutzt. Der hat mega gerade, wenn man schon auf die Rückseite, mega gerade von der Ecke schon rausgebracht. Oh Mann, ihr seid so undankbar. Schau mal, es sieht aus, als hätte ich mir reingebissen an der Ecke. Es hat niemand in den Eiskratzer gebissen. Ja, Dugi, schau dir mal das an. Die eigentliche Frage ist, hört jemand vom Auto aus mal zu? Und hören die in Zukunft auch noch zu? Also, on a different note, haben wir auch Honig gekriegt. Ja, das ist mal ganz, ganz im Ernst eine super geile Sache. Uns hat ein, was soll ich sagen, ein Fan getroffen. Das Wort, das ich benutzt hätte, wäre Bienenschleuderer gewesen. Ein Bienenschleuderer? Nee, Bastel ist ein Hobbyimker und der hat uns 3 Gläser Honig mitgebracht und wir haben gerade schon letzteren verköstigt, einmal auf Brot und einmal die Kollegen auf Pizza. Auf Dönerpizza. Auf einer Dönerpizza. Und ich muss sagen, der Honig war verschwendet auf der Dönerpizza, weil, ja, oh Wunder, was, dieser Dönerpizza-Fett-Geschmack übertüncht alles. Wenn ich mir in Sachen Sponsoring was wünschen dürfte, würde ich gerne, nachdem mein Aufruf, dass ich quasi Ryan Gosling oder ein Ryan Gosling-ähnliches Model bräuchte, quasi keinerlei Früchte getragen hat, probiere ich jetzt was Neues. Hat irgendjemand da draußen Kontakt in die Gastronomie. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem 0,33er Kasten Augustiner Bier. Und kriegt man anscheinend nur in der Gastronomie her und meine Gastronomie-Kontakte sind aktuell erschöpft. Also ich bin mir das heißt, wenn irgendjemand da draußen eine Möglichkeit für mich hat, wie ich einen Kasten 0,33er Augustiner herkriege, dann please let me know. Ich bin mir zu 90% sicher, dass es bei uns zu Hause im Edeka gibt. What? Wait, what? Ach, Kontakte gebildet! Auf nach Dietenhofen. Aber ich bin nicht aus der Gastronomie, also bin ich raus, sorry. Ja. Mit dir hat keiner geredet. Also, ja, ich würde mal sagen, vielleicht können wir auch mal das einfach so machen, wenn die Leute da draußen uns positive iTunes-Rezensionen hinterlassen würden, ja, das und wir dadurch, schöner als jeder und wir dadurch an Bekanntheit gewinnen und dadurch richtige Sponsoring-Verträge machen können mit, ich sag jetzt mal, Matratzenherstellern. Dann müssten wir hier nicht mit so schäbigen Intros quasi die Leute langweilen. Das wollte ich damit sagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, ganz im Ernst, wir freuen uns wirklich über jede iTunes-Rezension. Von daher, wenn ihr uns noch keine da gelassen habt, bitte guckt auf iTunes. Das tut nicht weh. Und hinterlasst uns eine geschriebene, am besten 5-Sterne-Bewertung. Das mit dem, das tut nicht weh, kann man jetzt vielleicht auch nicht so stehen lassen. Aber es tut nicht so arg weh. Nee. Also Zahnarzt ist schlimmer. Sehr gut. Was steht denn noch so auf unserem Redaktionsplan? Auf unserem Redaktionsplan? Ja. Wir haben jetzt das meiste schon durch. Es war noch Subscribe. Ja, wir waren auf der Subscribe zusammen. Eine Veranstaltung rund um das Thema Podcast. Ja. Und wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt. Liebe Grüße hier stellvertretend einfach an alle da draußen. Und ein großes Merci für die Veranstalterinnen und Veranstalter und alle Menschen, die in irgendeiner Form an der ganzen Podcast-Technik arbeiten, ja, die wir hier ist auch ja, mitnutzen. Das, also das ist ja echt schön, sich dann so mit den ganzen Machern mal irgendwie auszutauschen und zu vernetzen. Das ist alles schön und nett. Leute, die man von Twitter kennt und die man immer so im Ohr hat, wenn man Podcasts hört. Mhm. Aber was wirklich der Wahnsinn ist, sind ja die Leute, die an so Dingen wie Ultraschall arbeiten und an so Dingen wie StudioLink arbeiten und an so Dingen wie dem Podlove Publisher arbeiten, die halt wirklich das, was früher irgendwelche wahnsinnig aufwendigen Bastel-Dinge waren, die jeder irgendwie mit viel Schmerz ertragen musste, wenn er einen Podcast veröffentlichen wollte, die so einfach geworden sind jetzt. So. Also das, oh ja. das finde ich schon bezeichnend. Also großes Lob an alle, die da in irgendeiner Form mitarbeiten. Das finde ich auf jeden Fall unterstützenswert. Wir müssen auch darauf achten, dass wir Philipp fragen, wie es ihm denn so geht. Und da habe ich ein perfektes Einstiegsfrägelchen. Sag mal, Philipp, hast du dir nicht an der Subscribe einen Lebenstraum erfüllt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Stimmt. Um auf deine Frage zu antworten, mir geht's ganz gut. Und auf der Subscribe konnte ich tatsächlich mal in ein Mikrofon von einem Radiosender, beziehungsweise in dem Fall vom Bayerischen Rundfunk sprechen. Vielen Dank hier an die Haustechnik, die dort auch Führungen durch die heiligen Hallen der Hörspielproduktionen gemacht haben. Und dort habe ich in ein Mikrofon gesprochen, was sonst genutzt wird, um so in dem Fall, was war es, was so uns gezeigt wurde. So die Gebäudedurchsagen zu machen, so. Nee. Im Flur 3 ist noch nicht gewischt. Der kleine Philipp möchte gerne am Eingang abgeholt werden. Ich will noch bleiben. Nein, sorry. Das, kein Problem. Jetzt habe ich nein, den wir Moment. Müssen einfach so tun, als wenn ihr jetzt gerade mit Tränen erstickter Stimme. Ja, ich habe den Moment gekillt jetzt, es tut mir leid. Nein, es war wahnsinnig schön, da mal in so ein Mikro zu sprechen, das für Hörspiele benutzt wird, weil, also ich muss gestehen, ich wollte ja als Jugendlicher sehr gern ins Radio, also als Moderator, bin's heute aber sehr froh darum, dass ich es in der Form, wie ich es damals wollte, nicht gemacht habe, weil ich tatsächlich so diese großen Rundfunkanstalten mit Mainstream-Musik, der Namen ich jetzt gar nicht nennen brauche, ihr kennt sie alle, weil ich die erstaunlich traurig finde, wenn man sich anschaut, wie man dort arbeitet. Denn spätestens ab nachmittags ist da kaum noch jemand mehr und ein Moderator hat eigentlich, der hat keine Auswahl mehr auf die Musikauswahl, keine Auswahl mehr, wen er jetzt telefonisch dran nimmt, wann was kommt und ähnliches. Das ist ein wahnsinnig durchstrukturiertes Programm, was ich damals so bewundernswert fand, diese Moderatoren. Toll, dass sie das machen, mit so viel Elan auch. Und es so durchziehen, jedoch wäre es in der Form, glaube ich, nicht meins. Ich bin sehr froh, dass ich gelandet bin, wo ich bin. Du bist eher so der Typ 70er Jahre Piratenradio. Entweder das oder natürlich wirklich so Sprechfunk, wie es in dem Fall ja auch tatsächlich war. So Bayern 2 und Co. bin ich ja großer Fan. Oder Deutschlandfunk, so wirklich noch gesprochenes Wort. Das ist toll. Also jetzt haben wir quasi ja die Autohäuser dieser Welt gedisst und auch jetzt nicht so ganz gut über Radio geredet. Sollen wir noch irgendwen vergraulen, bevor wir anfangen? Oder? Ja, Matratzenhersteller hast du auch schon vergrault. Ah, nee, nein, gar nicht. Ob der Herr mit den Bienen mag uns hoffentlich noch, haben wir über den? Nee, über den haben wir nur positiv geredet. Ja, finde ich aber auch zu Recht. Vielen lieben Dank. Und er hat uns nämlich erzählt, auf deinen Aufruf hin, wo hört ihr uns eigentlich? Hat er nämlich gesagt, ja, immer wenn ich bei den Bienen draußen bin, habe ich euch in den Ohren. Beim Honigschleudern. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Mhm. Und ja, ich habe auch wirklich sehr schön. Mehrfach schon gehört beim Baden. Mhm. Beim Baden treffen? Ich habe noch ein Public Service Announcement und ich spiele jetzt einfach mal was ein und vielleicht ist es selbsterklärend, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Meine Damen und Herren, Sie hören nun einen Aufruf der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zum Pottwichteln 2016. Ich bin gespannt. Es ist ja auch für uns ein Experiment. Wir betreten Neuland. Wer hat Lust mitzumachen? Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich hoffe auf die erste Wichtelfolgen daraus und insgesamt ergibt sich daraus dann ein Gesamtbild. Nähere Informationen unter www.pottwichteln.com. Das ist ja absolut großartig. Ich weiß nicht, wie selbsterklärend das ist, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, wenn euch demnächst in diesem Audiofeed irgendwelche Stimmen begegnen, die euch vielleicht nicht direkt bekannt vorkommen, wundert euch nicht, das wird sich alles aufklären. Für alle, die es nicht kennen, Podcast-Wichteln, es tauschen Podcaster untereinander den Podcast. Aber wir wissen selber nicht, mit wem wir tauschen werden. Das ist alles gar nicht so wichtig, das wird alles eine ganz große Überraschung. Ja. Der Regierungspodcast. Das geht so, glaube ich, um Weihnachten rum. Ja. Glaube ich. Ja. So, jetzt können wir dann mal, oder? Hast du nicht klar? Zwei Public Service Announcements? Warum? Hast du das nicht gerade gesagt? Nein. Ich bin schwanger. Habe ich das gesagt? Ja. Ich hätte noch eine Version von diesem Werbespot, aber ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr, tun. Wir lachten bereits herzhaft. Eins muss ich noch loswerden, dann können wir anfangen. Vielen Dank an Yoshi, beziehungsweise Jörg, der hat mir nämlich das Thema zukommen lassen. Hey. Und wenn ihr euch nicht erinnert, das ist der Typ mit dem Arsch. Also der Typ mit dem Foto von dem Arsch. Hat er eigentlich irgendwas zu dem Foto gesagt? Ich bin da sehr sensibel, was mein Hintern angeht. Zu mir nicht, aber vielleicht kann er sich da ja nochmal direkt bei dir melden, was das Thema angeht. Ich würde das eigentlich auch gerne mal sehen. Also nein. Jetzt, das klingt jetzt so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gruselig, aber eigentlich würde ich das gerne mal sehen. Der herrschaftliche Hintern? Der herrschaftliche Hintern. Also passt mal auf. Kapitelmarke! Am 5. Mai 1880 wird in Brüssel Sir Adrian Paul Ghislaine Carton de Viard geboren. Und da habe ich Namenstag. Also ich vermute mal, dass er noch kein Sir war, als er geboren wurde, aber also aus dem wird noch was. Sein Vater ist Rechtsanwalt, die Familie hat irische Wurzeln. Als Kind lebt Adrian unter anderem in England und in Ägypten. Genau gesagt in Alexandria. Seine Mutter stirbt, als er 6 Jahre alt ist. Doch schon 2 Jahre später heiratet sein Vater erneut. Eine Engländerin, die in der Entourage einer türkischen Prinzessin unterwegs ist. Wow. Entourage. Was für ein schönes Wort. Aber hallo. Ja, ich habe mir jetzt schon ein paar Mal den Vorwurf anhören müssen, dass ich hier so viele Anglizismen verwende. Jetzt habe ich gedacht, ich versuche es mal mit einem Frankozismus. Nee, wie heißt, wie nennt man das? Gibt es da ein Wort für? Na. Na? Wenn man einen Anglizismus macht, nur aus dem Französischen? Das klingt schon. Frankozismus klingt schon vernünftig. Klingt gut, ne? Aber irgendwie geht es nicht sehr gut von der Lippe. Franco das klingt nach spanischem Bürgerkrieg, aber. Ja. Ein französisches Wort. Ja. Wir sollen einfacher schreiben, wie ein Hai. Haben wir doch jetzt gelernt. In Alexandria sind die Überlebenschancen für ein Kind in dieser Zeit nicht allzu groß. Adrian, er kommt aus Brüssel, also ich weiß nicht, wie man da den Namen genau ausspricht. Aber also Adrian. Er hat englische Wurzeln, also nennen wir ihn mal Adrian. Adrian ist laufend krank und wird am Ende deswegen sogar aus der Schule genommen und von einem Privatlehrer unterrichtet. Eieieiei. Der Rest meiner Kindheit lässt sich einfach zusammenfassen, schreibt Adrian später in seiner Autobiografie. Es gab im Garten eine Miniatursportanlage für Fitnessübungen, eine unkontrollierbare Manie zur Froschjagd sowie eine Liebe für Prunk und Militär. Ich stelle mir nur gerade vor, dass diese Miniaturanlage auch alles viel zu klein ist, dass es gar nicht passt. Das ist wie so ein Modellwunderland, er kann nichts mit anstellen und sein Vater, natürlich, ich baue dir alles hin, wie es halt meine finanziellen Mittel zulassen. Hier ist ein Bock, aber Papa, er ist viel zu klein. Hier ist ein Reck. Papa, der Maßstab 1 zu 12 ist für mich ungeeignet. Das ist wie diese Fingerskateboards dann genau, so. Genau. Der hat die erfunden. Das ist dann die Auflösung von der ganzen Story. Der hat Fingerskateboards erfunden. Schauen wir mal. Adrians Kindheit ist vielleicht ein bisschen zu formell für seinen Geschmack und ein bisschen zu einsam, aber im Großen und Ganzen wächst er recht wohlbehütet auf. Was bekommst du zum Geburtstag? Ein Formular. Er genießt eine dreisprachige Erziehung. Also Englisch, Französisch und Arabisch. Er hat ein eigenes Pony und er besitzt ein eigenes Gewehr für die Jagd. Auf das Pony. Auf dem Pony. Also reiten und schießen und Tiere tot machen, da kommen wir nochmal drauf zurück, glaube ich. Okay. Jetzt schon mal ein nicer Dude für irgendwie eine Geburtstagsfeier. Was glaubt ihr denn, wo das hingeht? So, das wollte ich immer mal schon. Vielleicht erfindet der Polo? Vielleicht erfindet der Polo. Oder nein, also 1880, da gibt es, glaube ich, Polo schon, oder? Oder er ist so die Vorlage für die Frau aus 101 Dalmatiner. Was? Wie heißt sie? De Cruel oder so ähnlich? Ja, habe ich tatsächlich nie gesehen. Ist halt im Endeffekt so ein Disney-Bösewicht, die so ein bisschen ihren Spleen hat und unbedingt einen Mantel? Anzug, einen Mantel mit Kappe, glaube ich, haben will. Und dafür braucht man genau 101 Dalmatiner. Ganz kurzer Exkurs. Disney macht jetzt Realverfilmung von sämtlichen erfolgreichen Filmen. Ja. Die haben ja schon erfolgreich angefangen mit Dschungelbuch, mit Der Schöne und das Biest. Ja. Und neulich haben sie die Stimmen für den König der Löwen announced, ein All-Star-Ensemble von Stimmen ist. Aber wie zum Geier machst du eine Realverfilmung von einem Film, wo nur Tiere vorkommen? Wie machst du eine Realverfilmung von Ein Schweinchen namens Babe? Naja, da kommen ja Menschen vor. Ja. Da war Achso, ja du meinst mit der Prämisse, dass da gar keine Menschen denn vorkommen. Das ist ja eigentlich dann nur ein Animationsfilm. Es ist ja ein 3D-Animationsfilm von einem Animationsfilm. Und sowas könnte... Du kannst ja keinen echten Disney Film drehen mit machen. Löwen. Naja, wobei tatsächlich gibt es doch solche Sachen sogar. Es gibt einen sehr geilen Film von einem französischen Autor, der heißt Der Bär. Okay. Die haben... Es ist kein Porno. Sorry, wenn du sagst, ein französischer Film, der heißt Der Bär. Ja, okay. Ja, Snyder. Le Ours. Ja, tatsächlich, der ist wirklich Le Ours. Le Ours. Und der ist tatsächlich mit einem Bären gedreht worden. Aber bei König der Löwen habe ich keine Ahnung, wie das aussehen soll. Der Bär hat geraucht und nebenher noch als Munitionslieferant in der polnischen Armee gearbeitet, oder? Oh, danke für diese Rezession. Nee, Quatsch, der hat nebenher geraucht, irgendwie Wein getrunken, es war alles schwarz-weiß. So ein französischer Kunstfilm, ganz, ganz melancholisch in die Kamera geguckt und eine Ansprache gehalten. Nein. Den Film würde ich echt gucken. Kein Scheiß. Wo war ich? Du hattest gefragt, wo wir denken, wo das hinführt. Ja. Dir hätte klar sein müssen, dass das völlig eskaliert. Das stimmt. Ich spare mir die Frage. Wobei auf der anderen Seite auch das Thema Militär, wenn du das so betonst, dann klingt es auch, als wäre er so ein völlig irrer Schlachtenführer, der dann am Schluss sagt, ich nehme 400 Hühner und ziehe in die Schlacht. Okay, scheiße, ich glaube, ich frage wirklich nicht mehr, was er denkt. Von 1891 ab geht er zur katholischen Ordinary School in Edgbaston in Birmingham. Edgbaston. Edgbaston. Das würde ich gern geschrieben sehen. Edgbaston, wenn dir das weiterhilft. Mein nächster UK-Urlaub ist quasi schon geplant. Zwar ist der Start dort für Adrian als Ausländer etwas holprig, aber weil er ein großes Talent für alle möglichen Sportarten besitzt, findet er schnell Anschluss und Freunde. Zum Beispiel Rauchen und Ketten trinken. Fast. Er wird Kapitän des Cricket- und des Fußballteams und er gewinnt nicht wenige Tennis- und Billardturniere. Und wieder sind wir bei, was ist Cricket, was ist Crockett? Das habe ich dir doch schon mal erklärt. Nee, das hast du Dominik schon mal erklärt. Ach so. Sorry, und du hast nicht zugehört, oder was? Doch. Ach so. Aber ich wollte es wieder aufgreifen. Nein, das spare ich mir jetzt. 1897 kommt Adrian schließlich auf ein College in Oxford. Aber dort läuft es dann schon nicht mehr ganz so gut. Zwar passt sportlich auch hier alles, aber er versemmelt die meisten seiner Rechtsprüfungen. Und in ihm wächst immer stärker der Wunsch, mal etwas ganz, ganz anderes zu tun. Ich mache Linksprüfungen. In den Krieg zu ziehen, beispielsweise. Hurra, ab in Krieg! Gott sei Dank ist gerade ein Krieg vor der Tür. Nein. Nicht? Nein. Ich wollte sagen, vor der Tür nicht. Ich wusste, es lag in meinem Blut, schreibt er über diese Zeit. Und dann lag mein Blut rum. Auch das kommt noch. Ende. Es war mir vorherbestimmt zu kämpfen. Ich wusste nur noch nicht, gegen wen oder was. Oh. Naja, also zum Glück war gerade in der Zeit in Südafrika der zweite Burenkrieg ausgebrochen. Ein Glück. Liegt vor der Haustür. Fahren wir runter und hauen irgendjemand drauf. Jetzt hoffe ich, dass ihr wisst, was das ist, weil es wird jetzt wahrscheinlich sehr dünnes Eis, wenn ich versuche, das zu erklären, was der zweite Burenkrieg ist. wikipedia.org/wiki/burenkrieg Nee. Also ich versuch's mal ganz kurz. So, die Engländer haben ja sehr viel kolonialisiert in der Zeit. Mhm. Und sie haben dann auch in Südafrika und in der Gegend von den Niederländern Kolonien übernommen. Und es gab aber so ein paar Volksstämme, die sich da nicht so ohne weiteres kolonialisieren lassen wollten. Dazu zählen die Buren. Dazu zählen die Buren, oder zu Englisch auch die Boers. Und die sind dann so ins Hinterland ausgewandert und haben da ihre eigenen Staaten gegründet oder ihre eigenen, haben sich da quasi unabhängig erklärt. So, Dominik, das ist dann eher so dein Fachgebiet. Ja, yeah, natürlich. Lord Dominik. Genau. Ich meine, am Ende, großer Spoiler, werden die natürlich von den Engländern trotzdem annektiert und unterworfen, aber die haben sich eine ganze Weile da gewehrt. Mhm. Und naja, am Beispiel Sealand sieht man ja, dass das nicht immer der Fall sein muss. Stimmt. Die waren jetzt aber nicht so auf hoher See, die waren eher so im Landesinneren und ich glaube dann irgendwann auch bedrängt von mehreren Seiten. Wobei ja eigentlich bizarr, weil Großbritannien Seefahrtsmacht, müsste doch eigentlich zu Wasser besser unterwegs sein als zu Lande. Naja, die haben das schon alles vom Ufer her, glaube ich, kolonialisiert. Ja. Nein, ich meine, aber Sealand ist doch so richtig im Wasser. Ach so, das stimmt. Na gut, also unser lieber Adrian läuft eines Tages von der Schule weg und direkt ins nächste Rekrutierungsbüro. Weil er aber eigentlich noch zu jung ist und gar keinen englischen Pass hat, gibt er einen falschen Namen an und behauptet einfach, er wäre 25. Hast du keine Lust auf Schule? Dann zieh doch einfach in den Krieg. Das Schöne ist, das Einschreiben läuft so einfach, dass er sich einen Tag später nochmal für jemand anders einschreibt. Mighty funny pranks. Er hat Enroll your friends. Nein, nicht als Prank, sondern total selbstlos. Er hat nämlich einen kurzsichtigen Freund, der den medizinischen Aufnahmetest nicht geschafft hat. Und für den schreibt er sich dann nochmal ein. Scharfschütze. Ja, genau. Und dass der Kurzsichtige nicht mal irgendwann hinterfragt hat, ob er tatsächlich in den Krieg ziehen sollte, wenn er so kurzsichtig ist. Ich glaube, das war in die Richtung schon ein bisschen eine andere Zeit. Wir werden noch sehr viel über, wie der Krieg eigentlich so lief in der Zeit, glaube ich, reden später. Aber in der Zeit waren die hauptsächlich, glaube ich, geil drauf, da mal irgendwo hinzufahren. Und hat tatsächlich einer meiner Geschichtslehrer mal gesagt, dass es unterschätzt war, tatsächlich Krieg führen einfach die logische Konsequenz von Diplomatie war. Weil wir heutzutage immer diese Eskalation und das ist ja furchtbar, dass Krieg gibt und so. Aber das war einfach jahrhundertelang völlig normal. So in Preußen und dergleichen. Ja, ja. Und ich glaube, war diese Hürde einfach nicht da in dem Ausmaß, wie die heute da ist. Und man ist damals, also da werden wir sicherlich noch drüber reden, aber man ist damals auch als verfeindete Partei anders miteinander umgegangen. So, ja. Das war nicht mehr so der Krieg auf Teufel komm raus und es geht bis aufs Blut, sondern du hast halt auch einfach mal jemanden gefangen genommen oder du hast mal ein U-Boot versenkt, aber geguckt, dass die Leute irgendwie sicher an Land kommen, ja, sondern dass halt das Kriegsmaterial nicht mehr zur Verfügung steht, aber du hast darauf geachtet, dass du jetzt keinen unnötigen Schaden anrichtest. So, ja. Das gibt es ja heute jetzt so in Kriegen in der Form nicht mehr, glaube ich. Gut, ich glaube, das ist halt die Frage, ob du vielleicht in der Zukunft Dinge, die man heute macht, wiederum als fast schon kriegerisch ansehen würde. Beispiel Sanktionen oder gewisse, sag mal, wirtschaftliche Vorgehensweisen von manchen Ländern gegen andere, wo man auch sagt, oh, der macht aber deren Wirtschaft total kaputt. Dann sagt man, ja, aber ist ja freier Markt und aus der Sicht von freier Markt ist das auch okay. Aber die Leute vor Ort leiden trotzdem enorm drunter. Du meinst, dass man das einfach umdefiniert, dass das, was damals eigentlich nur, das war eigentlich nur eine freundliche Prügelei und wir sehen das jetzt aber nachträglich als Krieg. So ein bisschen. Und vielleicht sieht man sozusagen heutige wirtschaftliches Vorgehen, wo man heute sagt, ne, ist doch normales wirtschaftliches Vorgehen, auch irgendwo als aggressiv an. Das ist, wird mir jetzt, glaube ich, zu hoch. Ja, muss ja nicht. Adrian landet schließlich im Regiment Paget's Horse. Ich habe mal nachgeschlagen, was das ist aber jetzt auch gar nicht ganz so wichtig, aber das ein ist so Pferd. Eine, das ist so, ja, da haben Pferde was mit zu tun und das ist so eine Art Elite-Einheit, die hauptsächlich in Herrenclubs rekrutiert wird in England, also die ziehen dann durch irgendwie, also die rekrutieren hauptsächlich so Gentlemans, ja, so den schönen englischen Gentleman, ja, der halt mit dem Pferd sowieso aufgewachsen ist und damit umgehen kann und jetzt nicht einfach so den Nächsten von der Straße quasi. Die reiten dann so ins Schlachtfeld, werfen Granaten auf den Boden und dann zack mit dem Poloschläger in die Feindeslinien hinein. Vielleicht. Mir gefallen deine ganzen vielleicht oder ich sollte dich nicht so sehr fragen Ausdrücke. Unglaublich gut. Es wäre mal interessant, tatsächlich mal mitzuschreiben, auf wie viel er tatsächlich dann später noch eingeht oder ob das einfach immer absichtlich Spannung aufbaut und ominös ist. Das ist immer eine geile Phrase eigentlich, ne, für Dinge, die dann nie aufgelöst werden. Natürlich. Das ist ein bisschen wie bei The Walking Dead, bei diesem Adventure, wo immer kommt, Jürgen will remember this. Das will have consequences. Und am Ende und am Schluss ist alles gleich. Wie heißt die Caroline, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, das Mädchen, ja. Ne? Clementine. Die Ausbildung zieht sich über mehrere Monate. Für Adrian eine Zeit der Qual. Er will Action, er will Einsatz, er will Blut sehen. Und auch als es dann endlich Richtung Cape Town, Südafrika, losgeht, ist erst einmal Warten angesagt. Die Pferde sind nämlich noch nicht geliefert worden. Also verbringen die Männer Wochen damit, Ställe zu putzen, Zelte zu flicken und Vorräte zu organisieren. Warum muss ich die Ställe putzen, wenn noch keine Pferde drin sind? Na, dass die Pferde da nicht so, weiß, im Dreck stehen. Und dann kommen die Pferde, aber nicht einmal zusammengebaut. Dann braucht man da überall so einen Imbusschlüssel und überall immer ein Teil fehlt. Na. Da waren zwei linke Füße drin, statt einem rechten und einem linken. Nix funktioniert. IKEA war noch nicht erfunden. Ja, das war dann die Begründung von IKEA danach. Nach einer Fiebererkrankung und einem Krankenhausaufenthalt geht es dann im Mai für Adrian endlich los. Hurra! Hurra! Mit einem lokalen Kampfverbund zieht er ins Feld. Oh Gott, ey. Doch schon in der unmittelbaren Umgebung des Camps treffen sie an einer Brücke auf Widerstand. Das könnte jetzt so das Äquivalent zu Morris Flitcroft, aber in kriegerisch sein. So der unerfolgreichste kriegerische Typ war irgendwie in 300 Schlachten alle verloren. Auch da muss ich sagen, es gibt durchaus Parallelen, die noch sehr deutlich zu Trage treten werden. Er spielt Golf. Aber vielleicht nicht ganz so, wie du meinst. Es waren nicht viele Buren, wird Adrian später zu Protokoll geben, aber die wenigen waren ausgezeichnete Schützen. Er wird von einer Kugel im Bauch getroffen und von einer weiteren in der Leistengegend. Autsch. Kurze Zeit später landet er im selben Krankenhaus, in dem er kurz zuvor schon gelegen hatte. Bin wieder da. Hallo. Gib dir doch den guten Pudding. Der Arzt schüttelt den Kopf und macht Adrian wenig Hoffnung. Zu allem Überfluss kommt dort dann aber auch noch seine wahre Identität und sein Alter ans Tageslicht. Moment, was heißt keine Hoffnung, dass er überlebt? Ja. Eieieiei. Das ist ja auch nett, ihm das zu sagen. Es ist psychologisch nicht wertvoller, ihm zu sagen, es wird alles gut. Ja, ich glaube, für ihn war tatsächlich das Hauptproblem, dass jetzt rauskam, dass er eigentlich überhaupt kein Engländer ist und dass er gar nicht sein sollte und dass er noch viel zu jung ist. Überraschung. Das ist ein größeres Problem, als dass er stirbt. Für ihn in dem Moment, ja. Ein stolzer Bub, ich sehe schon. Schlussendlich, ihr denkt euch vielleicht, weil ich aus seiner Biografie zitiert habe. Das war das Ende. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Denkt an iTunes. Er erholt sich natürlich schlussendlich, aber er wird ausgemustert und nach Hause zu seinen Eltern geschickt. Buh. Ich glaube, es ist unmöglich, dass jemand eine stumpfsinnigere Dosis Krieg abbekommen hatte als ich. Ich kehrte nach Hause zurück, um den Ruhm beraubt und mit Lebensgeistern, die von Meile zu Meile schwanden. Und ich fragte mich, was wohl mein Vater sagen würde. Gott, der Arme. Der Arme. Vater oder der Junge? Der Junge, er darf jetzt nicht mehr weiter Krieg spielen. Und überlebt. Also er sympathisiert mit ihm, ne? Das ist mega. Das ist schon auch immer so. Unglaublich. Du sagst es so ironisch. Ach so, Moment, ich darf nicht mehr ironisch sein, gell? Na, das, Hashtag Irony. Also du sympathisierst nicht mit ihm? Nein, ich finde es ein wenig deppert, dass man unbedingt in den Krieg zieht. Ja, ich wollte gerade sagen, aus der Sicht mega deppert. Das war halt auf seiner Couch und Netflix schaue. Vor allem überleg mal, damals gab es einen Angestellten, der hieß Netflix. Holt Netflix rein. Netflix. Nein, die Season habe ich schon gesehen. Netflix. Mr. Netflix. Wieder erwarten sieht der Viard Senior ziemlich kommentarlos über diese Eskapade des Sohnemanns hinweg. Buster. Boys will be boys. Und er schickt ihn zurück nach Oxford, wo er angesichts seiner Wunden wie ein Held gefeiert wird. Aber so ganz befriedigend ist das jetzt ja für ihn nicht. Außerdem will er eigentlich auch gar kein Anwalt werden. An Weihnachten nimmt er also all seinen Mut zusammen, reist nach Ägypten zu seinem Vater und bittet um Erlaubnis, Soldat werden zu dürfen. Aber ich habe schon mal ausprobiert, es war nicht schlecht. Ich hatte so eine 30-Tage-Testversion. Ich glaube, es war ja so eine 3-Tage-Testversion. Oh Mann, ey. Aber der Papa sagt natürlich ja. Ich meine, das ist ein liebender Vater und der könnte seinem Sohn ja so einen Wunsch nicht abschlagen. Ja. Was? Wenn es umgekehrt wäre, würde ich sagen, er wäre ans Erbe, aber es macht keinen Sinn. Weißt du, was mega witzig wäre, wenn der dann irgendwie jemand, eine Person erschießt und dann ganz am Schluss von der Folge hier kommt raus, das ist einfach nur der Songtext von Bohemian Rhapsody. Und es war die ganze Folge so ein Mega-Joke. Es stimmt alles überhaupt nicht, aber es war einfach der Songtext von Bohemian Rhapsody. Just kill the man. Das musst du schon ein bisschen mitsingen. Für euch geht's ziemlich durch hier. Also, put a gun against his head. Put the trigger down, he's dead. Ich nehme mal einen Schluck, sing durch weiter. Ooh. Didn't mean to make you cry. Können wir vielleicht mal hier die Gefahr, die GEMA irgendwie auf den Plan zu rufen? Stimmt, wir singen so gut, das minimieren. Gibt dann so ein positives Match. Also für Adrian geht's zurück nach England, aber nur um sich dort von seinen Freunden zu verabschieden. Und dann reist er erste Klasse nach Cape Town. Nach diesen ganzen Verabschiedungsfeierlichkeiten und dem luxuriösen Trip hat er jetzt nicht mehr allzu viel Geld in der Tasche. Und so steht er ziemlich blank in Südafrika und sein Plan ist es, also er hat sich nicht in die Armee eingeschrieben in England, weil er hatte da Sorge, dass er da nicht wieder angenommen wird. Sein Plan ist, direkt sich vor Ort bei den Kolonialstreitkräften einzuschreiben. Ich bin praktisch Freelancer, du findest mich auf Xing. So ähnlich. Er möchte auch ganz schnell an die Front. Also er möchte jetzt nicht irgendwie noch eine große Ausbildung oder irgendwas genießen, sondern er möchte eigentlich, dass es losgeht. Fügen Sie mich Ihrem Profil in LinkedIn hinzu. Er landet im Imperial Light Horse Regiment, einer Abteilung mit extrem gutem Ruf und einem ausgezeichneten Track Record. Lighthouse. Light Horse. Ach, Light Horse. Ich habe auch erst verstanden. Lighthouse, Leuchtturm-Content. Genau, ist der Typ, der immer das Licht an- und ausmacht, wenn ein Schiff kommt. Ich gehe mit meiner Laterne. Nein, ihr schmälert jetzt so ein bisschen seine Leistung, weil es ist eine Einheit, in der wirklich nur die besten Reiter und Soldaten überhaupt angenommen werden. Die besten muss der vorreiten, oder was? Wahrscheinlich. War ein Vorreiter, was das angeht. Dankeschön. Ich hab's mir gedacht. Was aber auch in so einer Einheit passiert ist, die Bezahlung ist ziemlich gut und deswegen zieht es natürlich auch Leute an, die zwar gute Soldaten sind, aber Geld wollen. Aber halt einfach so ein bisschen fragwürdigen Charakter haben. Weil er aber nicht so ist, steigt er ziemlich schnell dort in den Reihen auf zum Corporal und wird dann aber nicht mal 24 Stunden später wieder zurückgestuft, weil er seinem Sergeant Schläge androht. Ich wollte gerade sagen, so nach 3 Tagen befördert und dann nach 4 Tagen wieder runter. Genau. Er fühlt sich, glaube ich, eh so als einfacher Soldat am wohlsten. Die Monate ziehen ins Land und Adrian genießt das harte, einfache Leben und er wird tatsächlich in sehr wenig Kämpfe verwickelt. Ich wollte gerade sagen, war denn wirklich irgendwo im Kriegseinsatz oder eher so ein Stellungskrieg, dass man ewig irgendwo ausharrt? Also er war im Krieg, aber tatsächlich war das, glaube ich, ein Krieg, der mit nicht so großer Vehemenz irgendwie geführt wurde und der aber auch jetzt nicht so wahnsinnig brutal war. So, ja. Also eher sowas Belagerndes. Also das stimmt jetzt nicht. Also ich werde jetzt gleich noch vorlesen, das war einer der brutalsten Kriege, in die England irgendwie nach Napoleon verwickelt war. Aber das war jetzt so, England hat es halt dominiert. So, ja. Da gab es jetzt nicht so, war jetzt nicht so mit 5 Millionen Toten auf beiden Seiten. Gut, ist auch die Frage sozusagen, ob du da an vorderster Front bist oder die zweite Reihe von hinten. Die Kavallerie, die war wahrscheinlich sowieso auch einfach eine Übermacht. Die eher so wälzend unterwegs. Wahrscheinlich. Also es ist schon so, dass er in Kämpfe verwickelt wird. Ich habe jetzt auch hier gleich noch ein schönes Beispiel, aber es ist jetzt für ihn, ich meine, war ein bisschen imba. Das ist auch, das muss ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen. Imbalance. Er lässt es in seiner Biografie alles total easy und lustig klingen, ja. Also für ihn ist das alles irgendwie ein großer Spaß und die Stimmung ist immer super. Er schreibt auch kein schlechtes Wort über seine Gegner oder seine Mitsoldaten oder für ihn ist das alles so eine schöne Erfahrung. Das liest sich so ein bisschen wie ein Schulausflug manchmal. Immer wenn jemand sagt, die Stimmung ist toll, muss ich an den Song vom Schokoladen-Nikolaus denken. Hört ihn mal an. Der ist uralt. Das sagt mir gar nichts. Ja, der hat Geburtstag irgendwie, der steht seit 3 Jahren im gleichen Regal, es will ihn keiner kaufen, doch es ist ihm egal. Gibt es nämlich Party in der Bäckerei. Okay. Zum Kinderlied. Das ist echt harmlos. Gar nicht. Ja, du verkaufst es so gruselig gerade. Nein. Die Kaffeemaschine gibt den Rhythmus an. Also, in einem Scharmützel mit den Buren dann findet er endlich die Gelegenheit, sich mal wirklich zu beweisen. Zwischen den Fronten der verfeindeten Kampfverbände liegt ein Drahtzaun, der das Vorankommen der Kolonialtruppen verhindert. Ist es ein Maschendrahtzaun? Nein, es ist ein Drahtzaun, wie ich bereits sagte. Also bitte, ich gebe dir jetzt nicht die Chance, hier nochmal irgendwie so ein Lied anzustimmen. Also bittet Adrian seinen Colonel um Erlaubnis, vorzupreschen und den Draht durchschneiden zu dürfen. Also ihr müsst euch das vorstellen, das sind irgendwie auf beiden Seiten des Feldes irgendwie Männer mit Gewehren und dazwischen ist ein Zaun. Und er sagt, hier, ich möchte ganz vorrennen und den Draht durchschneiden. Den grünen oder den roten Draht? Den grünen oder den roten Draht? Sein Vorgesetzter erklärt ihn für wahnsinnig und schickt ihn zurück zu den anderen. Das kratzt ziemlich an seinem Stolz, aber tatsächlich schafft er es, das herunterzuschlucken. Also es ist komplett belanglose Anekdote eigentlich aus seinem Leben. Aber es zeigt, dass er wirklich gewillt ist, das soll sich so ein bisschen, soll euch so ein bisschen einen Geschmack für seinen Charakter geben. Mhm. Im Jahr 1902 endet der Burenkrieg mit einem Friedensschluss, wobei England die aufständischen Regionen als Kolonien annektiert. In Adrians Biografie ist das alles schön und lustig. In Wirklichkeit ist der Burenkrieg eine der längsten, kostspieligsten und blutigsten Auseinandersetzungen, in die England seit Napoleon verwickelt ist. Das Empire ist mit insgesamt 450.000 Soldaten auf dem Kontinent vertreten. Die Gegner erhalten Unterstützung durch Freiwillige aus Deutschland, Irland, Russland und anderen Staaten. Es gibt britische Konzentrationslager und insgesamt sterben auf Seiten der Afrikaner rund 35.000 Menschen, ein Großteil davon Zivilisten. Auf Seiten der Engländer etwa 21.000. Adrian wird nach Indien versetzt. Weil ihm dort aber zu wenig Action ist, versucht er sich stattdessen für den Kampf gegen Mohammed Abdullah Hassan, Spitzname Mad Mullah, in Somalia zu melden. Mhm. Erfolglos. Im Jahr 1902 verschlägt es ihn also nach Rawalpindi im heutigen Pakistan. Dort beschäftigt er sich hauptsächlich mit Polo. Ach wirklich? Später aber auch mit Pigsticking, was wohl sowas wie die indische Variante von Polo sein soll. Und es ist ein sehr gefährlicher, schneller, anspruchsvoller Sport, bei dem die Leute vom Pferd aus Wildschweine jagen. Also Pigsticking, ja, so mit Speeren und so. Aber so ein Wildschwein ist jetzt ja nicht so, also das wehrt sich, glaube ich, ziemlich. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein ausgewachsenes Wildschwein, wenn das irgendwo gegenrennt oder gegen dein Pferd. Und vor allem, wenn du das so durch die Prärie jagst, dann kann es dir auch gut passieren, dass einfach mal dein Pferd stolpert und stürzt. Was war das denn? Wir haben Mäuse. Ein Stück von dem Laptop ist abgesprungen. Das ist ein relativ gefährlicher Sport, bei dem auch Stürze an der Tagesordnung sind. Und wenn man dann mal von seinem Pferd gestürzt ist und die Wildsau jetzt sich dafür entscheidet, das irgendwie blöd zu finden, was du da gerade mit dir vorhast, dann kann es sehr schnell gefährlich werden. Und es gibt auch ziemlich viele Verletzte bei sowas. Ja, glaube ich gerne. Und auch Adrian sammelt über diese Zeit ein paar gebrannte Schultern, gebrochene Rippen, verdrehte Knöchel. Also er verletzt sich quasi am laufenden Band und das ohne ernsthaften Feindkontakt eigentlich. Das müsste doch voll sein Ding sein. Es findet er ziemlich gut. Ja. Er wird auch noch lange schwärmend über diesen Sport, glaube ich, sprechen. Ich habe das Gefühl langsam, der gute Mann ist so ein bisschen Masochist. Ja. Aber nicht, dass du sagst so, ja, ich mag so ein bisschen Schmerz oder so. Dem geht es nicht um Schmerz, sondern wirklich eine Verletzung zu kriegen dabei. Adrian schreibt über jene Tage. Manöver, obwohl zweifellos von ernsthafter Wichtigkeit für die Generäle, waren in dieser sorgenfreien Zeit die leichtere Seite unseres Soldatendaseins. So, und mit solchen Sätzen hast du halt in seiner Biografie laufen zu tun. So, okay. Ja. Glaubt man seiner Biografie, sind Schlangen, Krokodile und Konsequenzen für Streiche untereinander die größten Gefahren bei diesem Feldzug. Ich will gar nicht wissen, was die guten Leute unter Streiche sehen. Haha, ich habe dir eine Kobra in den Stiefel. Code Red. Du, das ist. Haben Sie den Code Red befohlen? Vielleicht gar nicht mal so weit weg. Einmal schießt er einem Inder aus, wie er meint, ungefährlicher Entfernung in den Hintern. Einfach um den irgendwie zu vertreiben, weil der ihm irgendwie dumm angeredet hat. Und dafür muss er dann einen kleinen Arrest absitzen, aber good times. Okay, spätestens jetzt sollte wirklich bei jedem unten drunten durch sein, einfach. Alter Schwede. Echt, ich finde ihn noch sympathisch. Wenn du anderen Leuten einfach in den Hintern schießt. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist Adrian froh, als er 1904 den Abmarschbefehl nach Südafrika erhält. Doch vorher darf er nochmal auf Heimaturlaub nach Ägypten. Also wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat er auch keine so großen Ambitionen, militärisch Karriere zu machen. Also ihm geht es hauptsächlich um eine gute Zeit und ein bisschen was zu erleben. Und das gilt auch für diesen Heimaturlaub in Ägypten. Da kriegt er zum Beispiel die Chance, an einem Hindernisrennen mit dem Pferd teilzunehmen. Also kommt ein, ich weiß nicht, ein Pferdezüchter oder irgendwie auf ihn zu und sagt, er hat hier ein Pferd und er darf das reiten in diesem Rennen. Aber er müsste dafür 7 Pfund abnehmen, innerhalb von einem Tag. Schneidet sich den Arm ab. Innerhalb von einem Tag. Schneidet er sich einfach den Arm ab. Nee. Fertig. Er zieht sich mehrere dicke Pullis an und rennt 7 Meilen bis zu den Pyramiden und dann noch die Pyramiden rauf und runter. Er schafft es tatsächlich, innerhalb von 24 Stunden 3,5 Kilo loszuwerden, ist beim Rennen dann aber in einem solch desolaten Zustand, dass er einfach schwer vom Pferd stürzt. Ich wollte gerade sagen, also ist komplett, kein Wasser mehr im Körper, komplett fällt einfach um. Genau. Ich denke mir gerade, am Wochenende hat er 2 Tage. Das heißt, wenn ich Samstag das Programm durchziehe, kann ich am Sonntag mich erholen und dann bin am Montag wieder fit. Sehr gute Idee. Probier's doch mal aus. Sehr gute Idee. Du könntest doch Blut spenden gehen, um das Ganze doch ein bisschen zu beschleunigen. Bringt das was? Naja, du entnimmst deinem Körper ja eine gewisse Menge an Flüssigkeit. Der Kollege Kraus und ich haben zu früheren Tagen immer Plasma gespendet. Das stimmt, weil mein Blut wollte niemand, aber mein Plasma. Aber die haben da den Rest wieder reingepumpt. Vielleicht kann man da auch fragen, ob sie den nicht einfach wieder zurückpumpen, das Plasma? Vielleicht kann der auch so sein, ja, nee, ist egal. Das besser als Blutspenden? Ich war bis jetzt ja immer, ich habe immer alles gespendet bisher. Na, für Blutplasma. Alles? Wirklich alles. Für Blutplasma kriegst du halt Geld und für Blutspenden kriegst du ein Festsperrbrett. Ja. Ja, das ist der Unterschied, hauptsächlich. Wir waren da eher so monetär motiviert. Ah, okay. Ich habe mir dann ein iPad gekauft. Ernsthaft? Von dem Plasma, Blutplasma-Geld? Man hat da jedes Mal was, 30 Euro am Anfang. Wow! Oder? Und dann warst du recht schnell. Wir waren da ein paar Monate, waren wir da einmal die Woche, glaube ich. Wie oft darfst du da? Weil Blutspenden darfst du ja nur so alle, ich glaube alle 3 Monate als Kerl und alle 4 als Frau. Naja, aber da du deine Flüssigkeit wieder zurückbekommst und die dann nur dein Plasma raus zentrifugalisieren, glaube ich. Kannst du da relativ häufig gehen? Also ich glaube, einmal die Woche war so. Wow! Ich habe mal irgendwann einen Brief von denen noch gekriegt, von diesem Plasmazentrum. Hallo Herr Mustermann, wir müssen Sie... Ey, ich krieg von denen dauernd Post. Die wollen mich unbedingt wieder zurück. Ich hatte so gutes Plasma, die wollen mich unbedingt wieder haben. Fett. Das war ein Fett. Mhm. Ich habe jetzt hier noch was stehen, was euch den guten Adrian vielleicht noch sympathischer macht. Während er sich von der Gehirnerschütterung und Prellung erholt, kauft sein Vater ihm eines der ersten Automobile in Ägypten. Okay. Dominik also, schüttelt den Kopf. Papa hat ja offensichtlich Geld. Ja. Also erster Klasse mit dem Zug. Der war ein sehr erfolgreicher Anwalt. Aber weshalb zum Geier macht er dann? Also naja, er hat ja offensichtlich einen Schatten. Einmal ganz ehrlich, ich finde es allein schon bizarr, erster Klasse in den Krieg zu fahren und dann als einfacher Fußsoldat rumzurennen. Das passt für mich so überhaupt nicht zusammen. Ja, er war ja bei der Kavallerie. Ja, aber das waren die mit den Trompeten, weißt du? Ich meine im Sinne, Fußsoldat im Sinne von jetzt kein General er hatte keine großen Ambitionen, da aufzusteigen. Kommt alles noch. Na dann. Jetzt fährt er erstmal mit dem Oldsmobile. Das längste Vorspiel, was ich jemals hatte. Das immerhin 10 Meilen pro Stunde schafft durch die Wüste und wird hin und wieder bei seinen halsbrecherischen Fahrten von einem Kamel überholt. Ich weiß gar nicht, warum ich das damit gerechnet habe. Und ist auch rechts. Das hat mit der Story eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber es war. Und es hat nicht geblinkt. Das war irgendwie schön. Mein Kamelpiss ist tatsächlich einer der besten Leads in Sachen Krebserheilung, weil das gemeine Kamel nämlich so gut wie nie krank wird, aber in extrem krassen Bedingungen lebt. Oh. Und die haben tatsächlich viele Forschungen betrieben mit dem gemeinen Kamel und unter anderem mit Kamelpisse. Und es gibt quasi Forschungsstränge, die da halt dann Enzyme oder dergleichen extrahiert haben. Und das ist wohl recht effektiv. Es muss aber unbedingt ein gemeines Kamel sein. Ich habe es mir noch gedacht. Ich habe mir gedacht, nein, komm, Philipp, es ist zu blöd. Kann man nicht auslassen, sowas. Wir gehen mal zurück nach Südafrika. Dort nimmt Sir Henry Hildyard. Der die Hildi erfunden. Den guten Adrian unter seine Fittiche. Der ist der Oberbefehlshaber der Truppen im südafrikanischen Kontinent. Aber das sind gerade ja eigentlich Friedenszeiten, also gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun für den. Also reisen die einfach beide durchs ganze Land und gehen zusammen zu Truppeninspektionen und Dinnerpartys. Und Adrian vertreibt sich die Zeit außerdem mit Kartenspielen und Frauen. Was man halt so macht. Und was er auch, wofür er auch viel Zeit aufbringt, ist seine körperliche Fitness. Also seit er damals verwundet wurde, legt er sehr viel Wert drauf, sich in guter Form zu halten. Okay. Einmal gewinnt er eine Wette, weil er von Pretoria nach Johannesburg läuft. Eine Entfernung von etwa 53 Kilometern Luftlinie. Und das in deutlich unter 10 Stunden. Wow. Also der ist schon gut beieinander. Nicht schlecht. Bis 1914, Adrian ist längst wieder als normaler Soldat nach England zurückgekehrt, vertreibt er sich die Zeit mit Pferden. Er bestreitet Rennen, er trainiert aber auch Vierbeiner für andere Jockeys. Okay. Das ist jetzt ein bisschen auch skurril, aber irgendwann zwischendrin heiratet er noch die Friederike Gräfin Fugen von Babenhausen. Das ist die Tochter einer österreichischen Prinzessin. Und das scheint aber nicht weiter der Rede wert, weil in seiner Biografie steht kein Wort davon. Standard. Wow, seine Frau steht ja mega hoch im Kurs dann. Das ist die Tochter einer österreichischen Prinzessin. Ich weiß überhaupt nicht, wo er die aufgerissen hat. Aber so nebenbei im Badeurlaub. So nebenbei mal irgendwann in Österreich. Er war mal kurz in Wien irgendwann. Ach, ernsthaft? Ja, er war mal kurz in Wien, vielleicht da. Ja, aber es wird in seiner Biografie, ist es ihm nicht mal einen Halbsatz wert. Ich stelle mir gerade einfach so einen Typ vor im Fitnessstudio, der immer mega gern pumpen geht und dann irgendwelche Mädels versucht abzugreifen. So kommt der Typ gerade rüber, auch so vom vermeintlichen Intellekt her. Und keine Schlägerei auslässt. Ja. Als sein Vater dann in finanzielle Schwierigkeiten gerät und die Zahlungen an Adrian einstellt, nimmt er das als Weckruf wahr. Er verkauft seine Pferde, vergeigt mit wehenden Fahnen die Prüfungen für den Rang des Major und meldet sich schlussendlich doch erfolgreich für den Einsatz in Somalia gegen den Mad Muller. Ja, natürlich, warum nicht? Und weil er sich so überhaupt gar nicht, also das ist auch so ein bisschen, ne, er interessiert sich echt null für Politik. Und, Hauptsache Krieg. Und es ist 1914, es ist schon jetzt ein bisschen später. Und er geht nach Somalia und für ihn kommt es völlig überraschend, dass England Deutschland den Krieg erklärt. Also das hat er so überhaupt gar nicht auf der Rechnung. Okay. Und jetzt steht er in Somalia und würde eigentlich viel lieber in England in der Heimat fortkämpfen. Aber okay. Man lässt ihn nicht. Also er muss bleiben. Denn immerhin gibt es da ja auch so ein bisschen, es ist ein Nebenkriegsschauplatz, sagen wir mal so. Mit einer Handvoll Somaliern unter seinem Kommando zieht er in den Kampf gegen einige Derwische, die sich in einem Blockhaus verschanzt haben. Mhm. Zwar schaffen er und seine Männer es unversehrt bis direkt vor die Tür von diesem Haus, aber dann setzen sich die Besetzer ordentlich zur Wehr. Ein Schuss streift Adrian und wirft ihn zu Boden. Er rabbelt sich wieder auf, nur um einen Streifhieb, also ich vermute mal, dass er da ein Säbel oder ein Bajonett abbekommen hat, nur um einen Streifhieb am Auge zu ernten. Auch das hält ihn aber nicht auf, weiter nach einem Weg ins Innere des Gebäudes zu suchen. Der nächste Treffer, von was auch immer, das erklärt er nicht genauer, landet in seinem Ellenbogen, aus dem er sich daraufhin einen großen Splitter entfernt. Also es gibt da ja so einen englischen Ausspruch. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Also zu Deutsch ungefähr so, ja, wenn du mich reinlegst, dann bist du schuld. Wenn du mich erneut reinlegst, dann bin ich selbst schuld. Klammer auf, weil ich es nicht check. Der gute Mann macht jetzt zum dritten Mal und kriegt weiter aufs Maul. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Fool, das hat ja immer mal was mit so, wie soll ich sagen? Mit Vertrauen zu tun, klar, aber in dem Fall müsste man doch mal meinen, dass er jetzt irgendwie mal taktischer vorgehen könnte. Naja, ich behaupte jetzt auch. Also er ist ein bisschen, er ist sehr engagiert und sehr ambitioniert, aber er ist vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen blindlings. So, genau so könnte man es vielleicht genau formulieren. Genau das. Ja. Ich meine, es ist halt auch die Frage, auf was er aus ist. Weil ich meine, wenn er auf Ruhm aus ist und auf ewigen Ruhm ist, hat er vielleicht auch A, nicht so viel Angst vor dem Tod. Weißt du, das ist halt immer die Frage, was ihn tatsächlich motiviert. Das weiß man nicht so genau. Können wir später noch mutmaßen, was ihn tatsächlich motiviert. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wie er war einfach völlig bekloppt. Er war so ein Motivationscoach später mal. Also, Chaka, du schaffst dich. Wo waren wir? Er hat einen Schuss, hat ihn gestriffen und mal kurz zu Boden geworfen. Dann hat er einen Hieb auf sein Auge bekommen. Dann noch einen Treffer in den Ellenbogen. Der nächste Schuss zerteilt sein Ohr. Und zum Glück ist da in der Nähe auch ein Feldarzt, der ihm das Ohr notdürftig auch wieder dann schnell wieder zusammenflickt. Aber das Auge, das ihm mittlerweile starke Schmerzen bereitet, lässt sich nicht einfach so schnell versorgen. Also das erstmal zurück in den Kampf, ne? Sag ich mal. Dort trifft ein Querschläger das ohnehin schon lädierte Auge. Also er kämpft weiter mit dem angeschlagenen Auge, wird dann nochmal ins Auge getroffen. Au! Und dann fängt er an, mal doch vielleicht über den Rückzug nachzudenken. Pussy. Boah, oh Gott. Feig. Du feige Sau. Also, sie nehmen dieses Blockhaus nicht erfolgreich ein, sondern sie ziehen sich zurück, lecken die Wunden von dem Misserfolg und die Derwische verbleiben weiter in diesem Blockhaus, verschwinden dann aber in der Nacht. Also, die treten dann auch ihrerseits den Rückzug an. Adrian beschreibt dieses Scharmützel als extrem aufregend. Also, das ist ja jetzt mal wirklich, wirklich ein Kampf, der auch irgendwie länger als 2 Minuten dauert, so, okay. Wo wirklich mal was passiert. So, er beschreibt es sehr, sehr bildhaft und er ist körperlich in absolut beschissener Verfassung, als er wieder zurück ins Camp kommt, aber ich glaube, er ist ziemlich euphorisiert. Er wird mehrere Meilen auf einem Kamel ins nächste Lazarett transportiert. Dort fehlen aber die notwendigen Instrumente für sein Auge und so wird er weiter in ein richtiges Krankenhaus geschickt. Aber auch dort ist sein Auge nicht zu retten. Man schifft ihn weiter nach Ägypten, wo ein Augenspezialist die Entfernung seines Augapfels anordnet. Raus damit! Aber er widersetzt sich. Aber nicht, weil er sein Auge unbedingt behalten will, sondern vielmehr, weil er mit dieser Verletzung jetzt die Chance wieder zurück nach England zu kommen. Also dahin, wo ja gerade der richtige Krieg stattfindet. Also will sie nicht drücken, sondern will bloß den ehrenhaften Krieg daheim an der Heimatfront. Er möchte jetzt ja, wir können es ja auch mal aussprechen, ne? In den Ersten Weltkrieg. Mit viel Überzeugungskraft schafft er es schließlich, zurück nach England geschickt zu werden, wo er nach einem höllisch anstrengenden Trip... Ich wollte gerade sagen, während dein Auge vor sich hin eitert. Super. Boah, Spaß. Das kannst du dir richtig gut vorstellen. Boah. Er landet nach diesem Trip im renommierten King Edward's Hospital und er findet es dann aber auch in dem großen Krankenhaus irgendwie doof und geht da wieder raus, nimmt sich ein Taxi und fährt zum nächsten Pflegeheim in die Park Lane. Also Pflegeheim wie so ein Altenheim oder Pflegeheim für... Das ist schon auch was mit Ärzten und so. Also das ist einfach, glaube ich, ein bisschen heimeliger als ein großes Krankenhaus. Das ist so eine kleine, wahrscheinlich auch privat irgendwie betriebene Version eines Krankenhauses. Ich habe jetzt schon gedacht, er fährt jetzt einfach ins nächste Feldlazarett, wo er sich dann einfach dazulegt und sagt, sobald ich wieder einigermaßen bin, ziehe ich wieder mit raus. Freilich wird ihm dann am 3. Januar 1915 trotzdem sein linkes Auge entfernt. Also das lässt sich ja nicht vermeiden, so das hat sich jetzt schon angedeutet. Und da stellt man auch fest, dass so ein kleines Schrapnell sich hinter seinem Augapfel festgesetzt hatte. Also das nimmt man dann auch gleich mit raus. Die OP findet statt genau ein Jahr nach dem finanziellen Unglück seines Vaters. Habe ich euch von dem finanziellen Unglück seines Vaters erzählt? Du hast gesagt, dass er in finanzielle Probleme gerät, aber nicht, dass er pleite gegangen ist. Ja, also, ja, stimmt, genau. Er hat die Zahlungen ja eingestellt. Also, er ist schon ziemlich pleite gewesen, der Vater. Und das hat Adrian schon bewegt. Das war ja der Weckruf. Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe es euch erzählt. Ja. Gut aufgepasst, Dominik. Danke, danke. Gib da Sternchen. Und das war an demselben Tag, also ein Jahr später. Und seitdem ist er ziemlich abergläubisch und hat auch ziemlich Angst vor diesem Datum. Und später entwickelt er auch eine irrationale Angst vor Sonntagen. What? Und davor, den Neumond durch Glas zu betrachten. Ja. Den kann ich mir jetzt nicht so richtig erklären. Fenster dazu? Ich glaube, ja. Okay. Also er beschreibt dann, dass das dann in seinem späteren Leben irgendwie ein, zweimal passiert ist, dass er den Vollmond durch so ein Glas in irgendeiner Form betrachtet hat und dann sind ganz schlimme Dinge passiert an solchen Tagen. Okay. Nach 3 oder 4 Wochen im Pflegeheim beantragt Adrian beim medizinischen Ausschuss des Heeres, dass er nach Frankreich an die Front gehen dürfe. Man zeigt sich einigermaßen schockiert, einigt sich aber schlussendlich darauf, dass er gehen darf, aber nur unter einer Bedingung. Er muss ein Glasauge einsetzen. Ich wollte es ohne Scheiß sagen. Um den optischen Standards der Truppe zu genügen, bitte setzt das ein. Naja, du willst ja nicht, dass die Deutschen dann denken, ja, guck mal, die Engländer, die schicken schon hier die Einäugigen. So, aber ja, das ist wieder so ein, dass damals mehr Regeln waren quasi. Vielleicht. Man möchte einen gewissen Stand wahren, auch vielleicht in den Trenches. Also geht er noch zu einer zweiten Anhörung, wo er dann so ein ganz unkomfortables Glasauge drin hat und er wird prompt für diensttauglich erklärt. Nimmt dann aber auf dem Weg zur Kaserne das Auge raus und legt sich stattdessen eine Augenklappe ab. Und er wird auch nie wieder ein Glasauge einsetzen. Adrian kommt dann in Frankreich an und findet zum ersten Mal so, das ist jetzt blöd, wenn ich sage zum ersten Mal richtigen Krieg, ne? Aber er findet zum ersten Mal richtigen Krieg vor. So richtig, wie wir uns Krieg vorstellen, wenn wir an Krieg denken, so mit Schützengräben und mit Chlorgas. Mit Chlorgas. Ich wollte es gerade sagen. Kommt auch noch. Die Unterkünfte sind relativ komfortabel, die Nachschubversorgung ist stabil und sogar das Postwesen funktioniert halbwegs zuverlässig. Trotzdem gehen viele Gefechte zu Ungunsten der englischen und französischen Truppen aus. Die Deutschen marschieren unerbittlich vorwärts. Vor allem deren gut ausgebildete Scharfschützen machen Adrians Landsleuten zu schaffen. Der Krieg mag nicht allzu gut für uns verlaufen sein, aber es gab zwei wichtige Dinge, die wir den Deutschen voraus hatten. Die unbeugsame Moral eines Briten, die immer dann am besten ist, wenn er verliert, und den unermüdlichen Sinn für Humor, der sich über alles hinwegsetzen kann. Wie wir alle wissen, ist Humor das Wichtigste im Krieg. Also Edwards unmittelbares Ziel ist die Frontlinie. Das ist jetzt, glaube ich, auch klar. Okay. Und okay. Seine Wünsche, wir hätten auch erhört, er wird mit einem Trupp in die zweite Schlacht von Ypern geschickt. Und damit auch in den ersten Gasangriff des Ersten Weltkriegs. Aha. Es dauert nicht lange, da schlägt eine Granate direkt neben Adrian ein. Er wird einige Meter zurückgeschleudert. Als er sich wieder aufrappelt, findet er eine Hand in einem Handschuh auf dem Boden, der ihm verdächtig bekannt vorkommt. Moment mal, die hab ich schon mal irgendwo gesehen. War schon mal in meinem Spiegel. Er versucht sich an den Bart zu fassen, aber... Nein, es ist nicht seine. Ah. Es ist die seines Stellvertreters. Der Körper dazu war seine rechte Hand. Das war quasi seine rechte Hand, ja, das ist leider so. Der Körper dazu liegt rund 30 Meter weiter. Oh mein Gott. In der folgenden Nacht erhält Adrian den Befehl, ein Regiment nahe der Front abzulösen. Auf dem Weg liegen viele tote Deutsche, was ihm insofern komisch vorkommt, als dass die Frontlinie seines Wissens nach vom Feind überhaupt noch nicht durchbrochen wurde. Halt, ruft plötzlich jemand, auf Deutsch natürlich, und schon fallen Schüsse. Adrian geht mit einem Treffer an der Hand zu Boden. Er tastet nach seiner Hand, findet aber nur eine, ich benutze mal seine Worte, gory mess. Er schafft es irgendwie, sich aber trotzdem aufzurappeln, weiteren deutschen Kugeln zu entgehen und zu flüchten. Ey, der hat aber auch, also um es mal wieder mit Pen and Paper Regeln zu sagen, der hat echt einen unerhört absurd hohen Glückswert. Das Intelligenz ja. Eher so 1, Glück eher so 20. Ja, und so moralischer Kompass. Sein Handgelenk bindet er mit einem Schal ab, den er einem toten deutschen Soldaten abnimmt. Einer aus seinem Bataillon sieht Adrian im Nebel auf sich zukommen und hält ihn für einen Deutschen. Ja klar, der hat ja auch einen deutschen Schal um. Ist ja ganz logisch. Er öffnet das Feuer, verfehlt ihn aber. Völlig entkräftet schleppt sich Adrian weiter. Er ruft laut in der Hoffnung, dass seine Kameraden seine Stimme erkennen würden. Und tatsächlich wird er kurz darauf eingesammelt und in ein Feldlazarett gebracht. Dort wird erst das Ausmaß seiner Verletzung deutlich. Zwei Finger hängen nur noch an einem Hautfetzen, die gesamte Handinnenfläche ist weg. Außerdem fehlen Teile des Handgelenks. Stücke seiner Armbanduhr sind tief in die Wunde gedrückt worden. Adrian bittet den Arzt, die baumelnden Finger zu entfernen. Als der aber ablehnt, zieht er einfach selbst daran. Zieh mal einen Finger! Und spürt nach eigenen Aussagen überhaupt keinen Schmerz dabei. Naja gut, der ist auf 380 Adrenalin-Schock. Also mich schaudert jetzt hier gerade echt ein bisschen, das ist ja das ist schon echt widerlich. Er hat sich gerade mal einfach zwei Finger amputiert. Du müsstest eigentlich echt fast so eine Art Triggerwarnung davor setzen. Wieso? Jetzt dachte ich, das Schlimme wären Hunde und Kinder. Jetzt sind nö, auch du, abgerissene Hände sind tatsächlich auch mit dabei. Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch alles grausam und schlimm, aber ich bin bei sowas eher schmerzbefreit. Mit ein, zwei Zwischenstationen landet er wieder in dem Pflegeheim in der Park Lane, in dem man ihn ja bereits kennt. Hey, gibt's wieder den Pudding? Ich glaube, das ist die Origin-Story von und täglich grüßt das Murmeltier. Nur, dass er jedes Mal mit einer Hand weniger vorbeikommt. So Edge of Tomorrow-mäßig. Über Wochen und Monate hinweg doktert man dort immer wieder an seiner Hand herum, während Adrian sich mehr und mehr wünscht, dass man sie doch einfach entfernen möge. Macht halt weg, macht einen Löffel hin, dann kann ich immer Pudding essen. In der Zeit stirbt auch Adrians Vater, was jetzt natürlich auch irgendwie nicht unbedingt für seinen Geisteszustand irgendwie so zuträglich ist. Und im Dezember 1915 hat er dann angesichts des ausbleibenden Heilungsfortschritts endgültig die Nase voll. Wie alt ist er jetzt? Er ist 1880 geboren, also er ist 35. Okay. Er besteht auf eine Amputation und das, weil er irgendwie Vollnarkose auch nicht so richtig gut findet, nur mit so ein bisschen örtlicher Gasbetäubung, wie auch immer das genau, dann das könnt ihr euch jetzt selber ausmalen. Sehr gut. Der ganze Spaß war nicht schlimmer, als sich einen Zahn ziehen zu lassen, schreibt Adrian. Ohne Betäubung. Und eine Stunde danach saß ich bereits aufrecht beim Essen, als die Tür aufging und Tom Bridges hereinkam. Dieser Tom, der führt die 19. Division und der bittet Adrian doch wieder mit ihm nach Frankreich zu kommen. Und das ist tatsächlich etwas, was Adrians Heilung ungemein beschleunigt. Magst du noch den Krieg? Komm halt mit. Also der war echt jetzt ein bisschen down deswegen, weil mit der Hand jetzt ewig, er lag da jetzt ewig im Krankenhaus, es ging nichts vorwärts, dann ist noch der Vater gestorben und ihm ging es echt auch so geistig nicht so gut. Und dieses Jobangebot ist was, das ihn so richtig aufblühen lässt. Ne? Mein Leben in Kurzform, Puddingkrieg, Puddingkrieg, Puddingkrieg, Puddingkrieg. Von da ab dauert es nur 3 Wochen, bis er wieder aus dem Krankenhaus kommt und das Ziel Frankreich fest im Blick hat. Also im einäugigen Blick, ne? Ihr erinnert euch? Witzige Anekdote in der Biografie. Menschen stellen sich den Verlust einer Hand weit schlimmer vor als den eines Auges. Ich, der beides ausprobiert hat, kann mit aller Aufrichtigkeit sagen, dass sich das nicht mit meinen Erfahrungen deckt. Vor allem, der könnte auch so der Begründer von dem Piratenmythos sein. So ein Augenklappe, ein Haken für die Hand, als nächstes verliert er ein Bein und muss mit einem Holzbein rumlaufen. Und am Schluss arbeitet er in Disneyland. Ich zeige euch später mal noch ein Bild von ihm. Das ist schon ein Vorher- und ein Nachher-Bild. Keine so schlechte Beschreibung. Ich weiß nicht, ob es ein Vorher-Bild überhaupt gibt. Also die es ist am Schluss wie der Ritter bei der der Schwarze Ritter. Ich spuck dich an, ich blende dich. Die fehlende Hand kann Adrian ganz gut mit Geschick und Zähnen ausgleichen. Die Einäugigkeit aber vermisst ihm wirklich viele von seinen heißgeliebten Sportarten. Ja. Ja, und 3D-Sehen ist halt auch nicht mal mit einem Auge. Und er hat jetzt auch so einen toten Winkel im Auge, was er auch irgendwie doof findet, immer wenn halt jemand da gerade zufällig steht. So, ja. Also. Und ich zahle trotzdem für diese 3D-Filme extra. Er verlässt das Krankenhaus und vergewissert sich, dass er noch einwandfrei Fliegen fischen kann. Dann spricht er wieder beim medizinischen Ausschuss vor. Dort erzählt er einfach, dass er gerade vom Jagen und vom Schießen kommt und solange ihm das problemlos gelingt, kann er ja wohl sicherlich auch im Krieg zu irgendwas zu gebrauchen sein. Sehr gut. Die Ansprache funktioniert und so zieht er kurz darauf wieder nach Frankreich und zur 19. Division von Tom Bridges. Über diese Zeit, wir sind jetzt im März 1916, sagte er später, bis dahin hatte ich das Gefühl, nicht viel Kampf gesehen zu haben. Naja, lass ich mal so stehen. Ach ja, er ist jetzt auch nicht mehr bei der Kavallerie, sondern fortan bei der Infanterie. Möglicherweise, auch wenn er das selber nicht so explizit zugibt, liegt das natürlich an seiner fehlenden räumlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Ist das ein richtiges Wort? Wahrnehmungsfähigkeit. Einfach nur Wahrnehmung. Wahrnehmung. Danke. Der größte Unterschied zwischen der Kavallerie und der Infanterie ist für Adrian das Pferd und die Langeweile, die damit einhergeht. Er muss jetzt keine Pferde mehr versorgen, muss keine Ausrüstung pflegen oder ganz wenig. Er muss keine Ställe mehr ausmisten und so weiter. Ich habe nicht einmal mehr einen Imbusschlüssel. Für ihn ist das so eine Geduldsprobe, ja. Also er hat jetzt einfach viel zu viel Freizeit und Geduld ist ja jetzt auch nicht so seine Spezialfähigkeit. Nach ein paar Wochen in den Schützengräben und in Vorbereitung auf die Schlacht an der Somme erhält Adrian das Kommando über sein eigenes Bataillon. Die 8 Gloucesters, das ist so ein Wort, das man so weißt, ganz anders schreibt, als man es ausspricht. Und besoffen auch echt lustig wird. Gloucesters. Wie viele Leute sind in der Bataillon? Das weiß ich nicht. Aber ich meine, jetzt ist er total dezimiert und hat eigentlich noch nie was richtig auf die Reihe gebracht und bekommt auf einmal Leute. Das ist cool, ne? Also ich würde mal annehmen, er ist auch eine große Inspiration auch für viele. Ja. Der hat den Feind abgezockt. Das ist unser einarmiger Bandit. Das ist wie bei Starship Troopers, wo der eine sagt ungefähr, diese Einheit hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dann rollt er ein bisschen raus und hat beide Beine nicht mehr. Ja. Am 2. Juli marschiert er mit seinen Männern als Verstärkung für ein anderes Bataillon im Angriff auf La Boiselle. Die Ortschaft ist fest in deutscher Hand. Die Verluste unter den Engländern und Franzosen sind immens. Aber Adrian marschiert mit seinem Trupp unaufhaltsam vorwärts. Selbst als das Bataillon, das sie eigentlich unterstützen sollten, überstürzt den Rückzug antritt. Also die flüchten quasi so durch sein Bataillon hindurch. Weiter, Leute, was könnte nur schief gehen? Die haben bestimmt bloß was vergessen. Die kommen gleich wieder. Die haben den Schlüssel daheim liegen lassen. Die kommen gleich wieder. Der Herd ist noch an. Adrian treibt seine Männer hin und wieder, aber auch mal jemand anders, also den er halt da gerade so, dem da so begegnet, treibt die alle nach vorne und durch die Schützengräben und über Leichen hinweg, über Sprengfallen hinweg, über Deutsche hinweg, einfach stumpf an die Front. Aber die Reihen von seinem Bataillon lichten sich auch zusehends. Komisch. Komisch. Aber es reicht, dass er sich bei Tom Bridges meldet und er kriegt einfach dann noch ein weiteres Bataillon unter sein Kommando gestellt. Vor allem auch so die Vorstellung so, mein Bataillon ist kaputt. Ja, komm, kriegst du ein neues. Ist okay. Und es ist tatsächlich so, dass dann auch von, ich glaube, zwei anderen Einheiten die Kommandanten gefallen sind und am Ende befehligt er drei solche Kampfverbände. Na, natürlich, sehr gut. Und er schafft es auch wirklich. Also ich konzentriere mich immer so sehr stark auf seine Fehlschläge oder auf seine Niederlagen, aber er schafft es auch tatsächlich maßgeblich dazu beizutragen, die Stadt einzunehmen. Also ein bisschen ist es jetzt aber schon, wie heißt denn das? Es gibt dieses Computerspiel, das heißt Fallout, das ist ein Rollenspiel. Und da gibt es, ich glaube, eine Eigenschaft, die kann man anwählen. Wenn man unglaublich wenig Intelligenz für seinen Charakter ausgesucht hat, gibt es so eine Option, die heißt Idiot Savant oder Savant, wie heißt das? Ja. Sozusagen, dass dir Sachen gelingen, weil du einfach, du bist so blöd, dass es dir irgendwie gelingt und keiner weiß eigentlich so recht, warum. Und so kommt mir der ganze Typ langsam rüber. Naja, der hat natürlich aber auch einen... Also ich glaube nicht, dass der... mal im Ernst, ich glaube nicht, dass der strunzblöd ist, aber der hat so ein verquertes Weltbild und so eine unglaubliche Lust an Krieg. Also ich trotz will, eigener Verluste. Ich will nicht den Eindruck entstehen lassen, dass der strunzblöd ist. Das ist gar nicht der Fall, ja. Sondern der ist einfach... dem fehlt so einfach diese natürliche Hürde des Selbstschutzes. So, genau, ja? Der ist nicht... Warte mal, wie heißt es? Der ist nicht dumm, der ist blöd. Ja, vielleicht so, ja. Aber er ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich cleverer Anführer. Also, wie gesagt, er leistet hier einen großen Beitrag dazu, diese Stadt auch einzunehmen mit seinem Kommando. Mhm. Und er hat halt einen einzigartigen Führungsstil, ja. Weil andere, die irgendwelche Kampfverbände irgendwie leiten, ja, die machen das von einem Zelt aus, ja. Und die hocken dann da und sagen so, ihr müsst jetzt hier lang und da lang. Und er... Ist ein vorderster Front mit dabei. Er führt halt von der Front aus quasi, ja. Und mit das einer ist schon Hand und einem Auge. Naja, ich meine das jetzt mal ausnahmsweise positiv. Das ist für die Moral, glaube ich, ganz schön gut, ja. Ja, weil, also vielleicht weniger für die, wir sind mega überlegen Moral, aber ey, der Typ, auf den wir hören, der hat auch schon, ordinär gesagt, Scheiße gefressen. Auf den hören wir mehr als der Typ, der hinten im warmen Zelt sitzt. Genau, stell dir vor, da kommt so ein englischer Offizier auf sein Pferd angeritten und sagt, hier, kommen jetzt alle mir nach. Ja, nee. Nee, alle mir voran. Ja, genau, alle mir voran. Zieh mal einen Finger. Da gehst du doch lieber dem mit der Augenklappe hinterher, oder? Also, eines Nachts führt er seine Mannen dann in einen Nachtangriff auf Highwood. Aber ich lese euch das mal in seinen Worten vor. Wir marschieren noch immer aufwärts, als ich mich ganz plötzlich von übergefallenem Boden wiederfand. Mit dem Eindruck, dass der gesamte hintere Teil meines Kopfes weggeblasen worden war. Nächster Körperteil fehlt, diesmal der Kopf. Ich tastete behutsam an mir herum, bestrebt herauszufinden, welche Teile meiner Anatomie noch vorhanden und welche meiner Gliedmaßen noch funktionstüchtig waren. Dann kam der treue Holmes, also Holmes war sowas wie seine rechte Hand, nachdem er seine andere rechte Hand... Jetzt auch seine linke Hand. Und zog mich in einen Granatenkrater. Er saß mit mir da für die nächsten Stunden, während um uns herum die Granaten einschlugen und schwadronierte über die Vorzüge von Granatenbeschuss im Gegensatz zu Maschinengewehrfeuer. Stundenlang. Und tranken dabei Tee. Also die sitzen halt wirklich Stunden in diesem Krater und ja, klar. Dadurch, dass der mit ihnen redet und ihn bei Bewusstsein hält und ihn später dann auch in Sicherheit schleift, rettet er ihm natürlich das Leben. Also das das klingt jetzt hier so ein bisschen lustig in seiner Retrospektive, aber Gott, wenn du den normalerweise da so liegen siehst, dann misst du dem, glaube ich, keine großen Chancen mehr bei. Nee, ist eine furchtbare Situation. Ihr könnt euch vielleicht denken, wo er sich kurze Zeit später wiederfindet. An der Front. In dem gleichen Krankenhaus, wo er jetzt schon 5000 Mal war. Und hallo, ist heute nicht Pudding Dog? Und dort warten schon mit seinem Namen bestickte Pyjamas auf ihn. Hallo, und der extra Portion Pudding. Also die warten inzwischen schon fast auf ihn. Das ist ein Fanclub. Der Arzt stellt fest, dass der Schädel grundsätzlich intakt ist, was ja schon mal ganz gut ist. Aber? Und dass eine Kugel aus dem Maschinengewehr direkt durch den hinteren Teil seines Schädels gegangen war, ohne ein lebenswichtiges Teil, wie zum Beispiel die Wirbelsäule, zu verletzen. Also da sage ich jetzt mal Schwein gehabt. Ein bisschen. Und weißt du was? Der hat außerdem in dem Pflegeheim, wo er immer war, da haben die Leute natürlich nicht auf den Gips unterschrieben, sondern auf den Körperteilen, die ihm abgenommen worden sind. Unterschreibe auf meinem Finger, unterschreibe auf meinem Rücken, unterschreibe auf meiner Schädelplatte. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ihm kein Schaden davon bleiben. Immer wenn er sich fortan die Haare schneiden lässt, kribbelt es hinten an seinem Kopf. Ich finde das alles vergleichsweise nicht so schlimm. 3 Wochen, in Klammern Ausrufezeichen, später setzt Adrian wieder Fuß nach Frankreich. Natürlich, weiter geht's. Es ist auch echt unglaublich. 3 Wochen, das muss ich mir geben. 3 Wochen. Ich sag das, doch, Motivationstrainer. Ich kenne Leute, die mit einer Erkältung länger krank sind. Er übernimmt erneut das Kommando über die Aced Gloucesters. Und wenn eigentlich keiner, auch wenn eigentlich keiner von dem damaligen Einheit noch am Leben ist. Also die haben eigentlich den Angriff alle nicht überlebt. Einmal gut durchgewechselt. Nur halt er. Der Name bleibt. Und weil er gerade in der Nähe ist, beschließt er, bei Highwood nochmal kurz nach der Stelle zu sehen, wo er kurz zuvor verwundet worden war. Oh, da ist ja ein Stück, da ist ja mal Schädelplatte. Nein, aber sein Spazierstock. Ach, er findet tatsächlich seinen Spazierstock wieder. Ich habe jetzt gedacht, er wird an der gleichen Stelle nochmal angeschossen. Langsam beschlich mich das Gefühl, von den Deutschen als individuelles Ziel ausgerufen worden zu sein. Dieses Mal stoppte ich einen Granatensplitter mit meinem Knöchel. Ach, war nicht. Gehen Sie zurück zur Park Lane, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000 Mark ein. Pudding! Also er war noch nicht mal wieder im Gefecht. Ist er schon wieder zurück im Krankenhaus. Das ist so ein bisschen wie so der Mile High Club, aber... Also er ist ein bisschen wie der Coyote. Ja, genau. Der Roadrunner. Ja. So Acme-Tools immer dabei. Zurück in Frankreich. Also ja, ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt. Der Knöchel ist ja jetzt auch, das verheilt schnell. Also er ist dann wieder zurück in Frankreich und dann wird er erstmal befördert. Er darf jetzt eine ganze Brigade anführen. Natürlich, mehr Leute für den Typen. In seiner neuen Funktion bereitet er sich und seine Männer auf die Schlacht um Arras im Frühjahr 1917 vor. Sehr gut. Am Tag vor der großen Schlacht schafft Adrian es irgendwie, sich sein Ohr von einem Granatsplitter spalten zu lassen. Moment, hat man das nicht schon mal? Da wurde es ja schon mal zusammengetackert. Ja, das ist auch, verläuft quasi genauso. Also ein paar es ist richtig schön symmetrisch auf beiden Seiten. Ein paar Stiche im Krankenhaus und schon ist er eigentlich wieder einsatzfähig. Aber bitte im Pudding-Krankenhaus? Nee. Oh. Das ist nur hier schnell so ein paar Stiche und dann wieder zurück an die Front. Sehr gut. Der erste Tag der Schlacht ist ein voller Erfolg. Das englische Bombardement nimmt die deutschen Stellungen regelrecht auseinander. Es fallen nur 200 Mann auf englischer Seite. Massenhaft Deutsche werden gefangen genommen. Es hätten mehr sein können, findet zumindest Adrian, wenn man ihm nur Kavallerie zur Verfügung gestellt hätte. Also Verlust auf der englischen Seite oder? Nee, mehr Gefangene. Ja, schon klar. Habe ich jetzt gerade, nein. Du hast mich jetzt fast, aus der Fassung gebracht. Haha. Am nächsten Tag zeigt sich aber, dass die Deutschen keineswegs klein beigeben. Sie bringen ihrerseits Artillerie in Stellung und schlagen heftig zurück. Adrian, wenn euch das vielleicht nicht längst klar sein sollte, beweist sich immer wieder als cleverer Anführer. Er schafft es zum Beispiel, Ablösungen auch unter heftigem Beschuss so durchzuführen, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Nicht mal er selbst. Das ist das große Wunder dabei. Wow. Er schafft es, sich und seine Männer so durch Granatfeuer zu kommandieren, dass es keine Verluste oder Verletzte gibt. Und er verhört deutsche Gefangene mit Scharfsinn, Fairness und Objektivität. Mhm. Also er ist wirklich kein dummer Kerl. Nee. Über Monate hinweg schlägt er eine Schlacht um die andere und die meisten davon sogar ziemlich erfolgreich. Okay. Eine weitere Verletzung, diesmal an der Hüfte, kann Adrian sich selbst gar nicht so recht erklären. Vermutlich ein Granatenglückstreffer vom Feind. Pudding und zurück an die Front. Nee, Feldlazarett. Oh. Und während er in dem Feldlazarett liegt, wird sein Hauptquartier in die Luft gejagt. Also er hat quasi Glück im Unglück. Meine Puddingvorräte! Ach so, und dann schickt man ihn doch noch nach Hause und in die Park Lane. Also, Pudding. Er wird aber danach auch wieder problemlos für diensttauglich erklärt. Und so geht es für ihn 1918 wieder zurück nach Frankreich. Irgendwie am Schluss besteht der Typ einfach nur noch aus dem Kopf. Ja, und auch nur noch aus Teilen. Von dem. Die Origin Story von einem 6 Millionen Dollar Mann sein. Aber auch 1918 läuft jetzt nicht so richtig gut. Unmittelbar nachdem er in Frankreich ankommt, verliert er fast ein Bein. Und auch da fehlt jetzt so die rechte Erklärung und er kehrt eigentlich wieder umgehend zurück ins Pflegeheim. Okay. Wow. Er hat ziemlich schlechte Oder Laune. Oder wie heißt dieser Kartoffel, diese Kartoffel bei Toy Story, wo man die ganzen Gliedmaßen dran packt? Mr. Potato. Mr. Potato Head. Und er hat eh schon ziemlich schlechte Laune und dann hat er noch eine dumme Begegnung in diesem Pflegeheim in der Park Lane, als ein Priester zu ihm ans Bett kommt und versucht ihn aufzumuntern. Wollen Sie nicht mal beten, statt Pudding zu essen? Raus! Er sagt, naja, es hätte ja auch alles schlimmer kommen können. Vor ein paar Monaten erst war er einem Verwundeten begegnet, der hatte ein Auge und einen Arm verloren. Oh Mann. Adrian verliert umgehend das Interesse an dieser Konversation. Also, Humor hat er nicht so. Nee. Aber es war natürlich auch, den Priester hat er, glaube ich, schon mal gesehen. Pünktlich zum großen Finale, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, landet Adrian wieder in Frankreich. Aber es passiert jetzt eigentlich nichts mehr für ihn bis zum Kriegsende. Und so ein Kriegsende ist ja auch für so einen Soldaten und ich glaube gerade für so einen Soldaten wie Adrian immer besonders schwer zu verarbeiten, weil jetzt ist nach dem ganzen Kämpfen ist irgendwie die ganze Anspannung weg. Es ist eigentlich nach so viel Chaos bleibt nur noch ein tiefes schwarzes Loch und vielleicht ein paar schlimme Bilder und Erinnerungen, wobei ich mir da bei ihm gar nicht so sicher bin. Pudding. Um ehrlich zu sein, habe ich den Krieg genossen, erzählt er schwermütig in seiner Biografie. Und so ergreift er die erstbeste Gelegenheit, wieder auszurücken. Als Chef der britischen Militärmission im polnisch-sowjetischen Krieg und in vier anderen Kriegen, in denen Polen bis 1924 verwickelt ist. Wow! Jetzt, aber Militärmission ist jetzt ja nicht ganz so dramatisch. Das sind so ein bisschen die Vermittler zwischen den Parteien. Also das ist quasi keine Gefechte. Ja, aber wie der rumkommt halt auch noch. Wie der rumkommt, ja. Und jetzt ist er auch ja tatsächlich so ein bisschen politisch unterwegs, was er eigentlich nicht so recht wollte, glaube ich. Aber er kommt 1919 nach Warschau. Und ja, und eine Frage. Bleibt er nicht in gewisser Weise jetzt auf dem Rang stehen, den er über den Übertrag dieses Bataillons oder Ähnliches an sich erreicht hat? Naja, er hat jetzt schon einen gewissen Rang, aber ich meine, er ist jetzt nicht im aktiven Einsatz, weil es gibt ja gerade keinen aktiven Krieg. Also er ist jetzt halt in einer Friedensmission mehr oder weniger unterwegs. Genau, aber bleibst du nicht trotzdem militärisch auf dem relativ hohen Rang stehen? Ja, er hat schon nach wie vor einen hohen Rang. Also er ist schon auch, er führt diese Militärmission an der Stelle auch. Gut. Und seine Aufgabe ist es jetzt zuzusehen, ob die Polen und die Ukrainer sich nicht vielleicht doch friedlich einigen wollen. Oder vielleicht auch nicht. Ich könnte Ihnen da jemand beraten, der sich da gut auskennt. Wer hat einen Daumen und hat da richtig Ahnung von? Und dann zwinkert er mit einem Auge. Zwicken könnte ja sogar. Naja, also. Ach so, na gut. Wenn man so jetzt seine Biografie liest, dann denkt nicht. Man schon, dass er auch das ein bisschen braucht, ja. Also er marschiert dann da in von Warschau nach Lwów oder Lwów und eigentlich quer übers Schlachtfeld zu dem polnischen Lager, wo man ihn auch direkt als Held feiert, weil er quasi ohne Verluste durch dieses Schlachtfeld gekommen ist. Und es hat eigentlich aber unterm Strich überhaupt niemand auf sie geschossen. Hey, Pudding für alle! Und Holmes, der treue Gefolgsmann, findet auch danach, die Polen machen ganz schön viel Wind um ihren lächerlichen kleinen Krieg. Oder es ist die Origin-Story von Dr. Watson, was wir gerade anhören. Und Holmes ist wirklich Sherlock Holmes. Also die sind auch mittlerweile schon komplett abgestumpft, glaube ich, was so Gefahr oder was so irgendwie das angeht. Ja. Und die Stadt ist von Ukrainern belagert, aber auch da, es fahren noch die Züge relativ problemlos und es fliegen ab und zu mal ein paar Granaten, aber man hat den Eindruck, das ist eher so, um den Anschein eines Kriegs aufrechtzuerhalten. Ein bisschen anders sieht's aus, kurze Zeit später, als Adrian zum ersten Mal auf die Kosaken trifft. Die sind als unorganisiert und undiszipliniert bekannt, also das ist eher so Guerillas vielleicht. Was denen aber an moderner Kriegsführung fehlt, versuchen sie mit Grausamkeit und Brutalität wettzumachen. Einmal zum Beispiel kann er nur knapp einem Angriff von den Kosaken auf seinen Zug entkommen. Also er ist in einem Waggon im Zug und der wird komplett zerschossen, der Waggon, so dass er wirklich aus dem Waggon springen muss und dem restlichen Zug hinterherrennen, dann nochmal stolpert, dann hinfällt, sich aufrabbelt und im letzten Moment sich noch in den Zug in Sicherheit bringen kann. Wow. Zum Glück hat er noch beide Beine, sag ich mal. Ja. Noch. Und es passieren dann noch ein paar so Dinge. Also er sitzt in dem Flugzeug und wird nur Millimeter von einer Kugel verfehlt und das Flugzeug stürzt dann auch mal ab und dann gerät er mal kurz in Litauen in Gefangenschaft und ihm wird nicht langweilig. Aber er ist eher so, es ist für ihn nicht so richtig Krieg. So ein einziges Spiel. Er ist ja eher der Vermittler, ja. Wann fängt er jetzt an, Golf zu spielen? Nein, Polo ist, glaube ich, eher seins. So, ja. 1924 kehrt dann auch Frieden in Polen ein und Deviat nach England zurück. Angesichts der friedlichen Lage in Europa und der Aussicht, weiter im militärischen Rang aufzusteigen, reicht er aber seine Entlassungspapiere ein. What? Er möchte gar nicht weiter aufsteigen. Ja, und es gibt ja auch nichts zu tun. Er wurde Programmierer und erfand das Spiel Minesweeper. Nee, er tatsächlich versucht das mal so mit zurückziehen. Ja? Er kriegt von Prinz Charles, ich vermute mal Prinz Charles von Flandern, ein Gut in Polen zugesprochen. Also es ist irgendwie so ein Landhaus irgendwo im polnischen Sumpf. Okay. Warum? Einfach so. Naja, für seine Leistung. Sie haben sich 80% des Körpers wegschießen lassen. Hier haben sie ein Gut. Und da lässt es sich auch was gut. Sie haben was gut. Da lässt es sich auch ein paar Jahre gut gehen. Also gut gehen. Er schießt ein bisschen. Ein guter Gag. Er beobachtet ein bisschen Vögel. Er schießt ein bisschen auf Vögel und dann liest er noch ein bisschen und vertreibt ein paar Panditen und was dann man schießt er auf die Bücher. Was man da halt so macht. Ja. Aber es wird dann auch schon im Jahr 1938. Was heißt schon? Er ist dann da schon gute 10 Jahre oder ein bisschen länger. Und im Jahr 1938 wird dann schon klar, dass Polen, wenn jetzt dann vielleicht mal irgendwann ein Krieg ausbrechen könnte, tatsächlich auch ein gefährliches Pflaster ist. Und es ist dann ein Jahr später auch so, dass man ihn aus dem Ruhestand zurückruft und in seinen alten Posten als Chef der Militärmission zurückbeordert. Okay. Und er ist aber noch in Polen, als die ersten Bomben fallen. Und ihm wird dann auch schnell klar, dass das nichts mehr mit seiner bisher doch eher vielleicht romantisch verklärten Erinnerung an Kriege, an bisherige Kriege irgendwie zu tun hat, dass der Zweite Weltkrieg irgendwie anders läuft, dass das brutaler ist, dass da weniger Moral irgendwie bemerkbar macht und dass weniger Rücksicht auf verwundete Frauen und Kinder genommen wird. So, das sieht er, glaube ich, relativ schnell ein. Deshalb ist vielleicht auch für ihn als Chef der Militärmission gar nicht so viel zu tun und deswegen legt er schon auch einiges daran, wieder ein aktives Kommando zu bekommen. Und Adrian kriegt seinen Willen. Okay. Er bekommt das Kommando über die 61. Division und er wird auf einen Einsatz nach Norwegen geschickt. Da wird er unterwegs abgeschossen, aber das ist auch halb so wild. Pudding und wieder weitergehen. Gar nicht mehr erwähnenswert. Nee, er schafft es tatsächlich bis kurz vor Trondheim, wo er den Auftrag hat, die Stadt einzunehmen. Und er wartet mit seinen Truppen kurz vor der Stadt auf einen unterstützenden Angriff von See aus. Also okay. Er wartet darauf, bis hier die englische Marine in Stellung ist, um die Stadt zu beschießen, damit er mit seiner Division dann die Stadt einnehmen kann. Er kriegt sogar noch Verstärkung von den französischen Gebirgsjägern und das ist eine besonders schöne Stelle in dieser Geschichte. Also zum einen verpeilen die beim Anlanden an der Küste ihre Spuren zu verwischen, also die sappen durch den Schnee. Oh. Was natürlich den deutschen Bombern eine relativ deutliche Spur gibt, hier wo lang, sie denn bitte. Mal hier, bitte hier. Ja, und die legen erstmal die Küste komplett in Schutt und Asche, also die Küstenstädte. Die Franzosen haben sich zwar schon in Sicherheit gebracht, aber die haben schon das nächste Problem. Die haben keine Transportesel und sie haben irgendwie keine Skibindung, wobei ich nicht rausfinden konnte, ob sie die vergessen haben einzupacken oder ob es da irgendwie einen Nachschubengpass gab. Also sie stehen da, sie können quasi ihr Zeug nicht transportieren und sie kommen in dem Schnee eigentlich auch nicht richtig voran. Naja, das ist ja, es gibt so einen Spruch und ich weiß gar nicht, wo er her ist, der besagt, wenn du eine Schlacht gewinnen willst, dann studiere Strategie, wenn du einen Krieg gewinnen willst, studiere Logistik. Ja, das ist ein guter Punkt. Unterm Strich kann man sagen, der Nachschub aus Frankreich ist nett gemeint, aber komplett unbrauchbar. Ja. Zu allem Überfluss schippert dann auch noch ein deutscher Zerstörer den Trondheim-Fjord hinauf und deckt die Stellungen von Adrians Truppen mit einem Granatenteppich ein. Also, die Engländer müssen sich zurückziehen und eigentlich auch einsehen, dass sie vielleicht gar nicht so richtig gut ausgerüstet sind für so einen Krieg in Norwegen. Und möglicherweise es vielleicht nicht schaffen, Trondheim einzunehmen. Aber sie müssen erstmal die Stellung halten. Adrian geht aber jetzt sogar so weit, dass er weiteren Truppennachschub ablehnt, weil er rechnet schon damit, dass sie abziehen müssen und je mehr Männer er dann irgendwie in Sicherheit bringen muss, die müssen alle nur wieder abziehen. Desto komplizierter wird es natürlich. Und einige Zeit später kommt er auch dann der Befehl zum Evakuieren und er schickt seine Männer Richtung Hafen und Hafen, das ist halt so ein kritischer Punkt, ja, da bist du natürlich auch dann leichtes Opfer für deutsche Flieger. Und deswegen müssen sie die 3 Stunden Dunkelheit in der Nacht nutzen, um alle an Bord der Schiffe zu gehen und abzudüsen. Welches Jahr? Welches Jahr? Wir sind im Zweiten Weltkrieg, Anfang des Zweiten Weltkriegs. Kommen noch U-Boote vor? Es kommen explizit keine U-Boote vor. Aber es kann sein, dass da schon auch in der Zeit, in der Gegend, schon U-Boote unterwegs sind. Adrian hat jetzt bei dieser ganzen Aktion sein Auge auf ein ganz bestimmtes Schiff geworfen. Danke für diesen geilen Lacher, den müssen wir rausschneiden als Klingelton. Nicht sein Glasauge, nein. Er würde gerne eigentlich auf einen ganz bestimmten Zerstörer quasi an Bord gehen und mit dem irgendwie abhauen. Man lässt ihn dann aber nicht. Das ist objektophil gesehen, das Komischste, was ich jemals gehört habe. Naja, ich wollte jetzt nicht Zerstörer geworfen. Ich wollte es jetzt nicht so weit ausbreiten, aber er möchte einfach gerne, er hat viel von diesem Schiff schon gehört und er möchte gerne mit diesem bestimmten Schiff abreisen, aber man lässt ihn nicht. Und es stellt sich dann auch raus, dass das eine gute Idee war, denn dieses Schiff und ein weiteres werden beim Tagesanbruch dann von den deutschen Bombern erwischt und versenkt. Diesen Schicksalsschlag verarbeitet Adrian in seiner Biografie wie folgt. Pudding, Pudding, noch mehr Pudding. Nein, er ist ja nicht versenkt worden. Man hat mich der Chance beraubt, versenkt zu werden. Ich wurde um eine, wow! Ich wurde um eine sehr großartige Erfahrung gebracht. What? Also, ich wollte gerade sagen, der Typ ist ja echt mal die Definition von First World Problems. Also, hallo! Die Sache in Norwegen, so insgesamt, eher Kategorie Griff ins Klo. Moment, weißt du, an was mich der Typ jetzt gerade erinnert? Es gibt so einen Kurzfilm, so einen animierten, wo so ein Wikinger, der will unbedingt glorreich sterben und er kämpft halt ewig gegen irgendwelche Monstren. Und dann, kurz bevor er stirbt, sieht man halt, wie gerade noch Nonnen auf seinem Grab dann so ein Kreuz errichten und er halt nicht nach Valhalla einzieht in der letzten Sekunde, sondern am Schluss so in den langweiligen protestantischen Himmel einkehrt und er so da steht so mit dem Schwert in der Hand so, ja, ich kann auf Valhalla auf alle Ewigkeit weiterkämpfen und dann steht er so da und alle am Heiligenschein gucken froh, das Schwert verschwindet aus seiner Hand und er schreit nur noch verzweifelt. Muss ich mal raussuchen. Das klingt sehr witzig. In der Tat. Und so kommt mir der Typ auch vor, so, er will unbedingt den Heldentod sterben. Den Heldentod sterben, koste es, was es wolle. Naja, also er ist jetzt mittlerweile auch schon über 60 und er wird dann erstmal mit seinem Bataillon nach Nordirland versetzt, wo zwar kein Krieg ist, aber wo man eigentlich ganz gut Truppen ausbilden kann. Einer frühen Pensionierung kann er haarscharf entgehen. Dafür wird er dann abkommandiert, um in Jugoslawien dann die Kriegsmission zu leiten. Das, hat er dann wieder beim Alte gelungen und sich neu eingeschüttet. Genau. Ich bin 25 und, und ich bin nicht kurzsichtig. Und ich habe bestimmt doch beide Augen und ich habe bestimmt doch beide Hände. Jetzt, der Plan ist, über Malta nach Jugoslawien zu fliegen, aber der Flug mit dem englischen Bomber nach Malta endet mit zwei ausgefallenen Triebwerken und einer Notwasserung kurz vor der Küste. Alter, was geht denn ab? Es gibt ein paar Verletzte. Adrian kommt aber mit einer leichten Gehirnerschütterung und einem kurzzeitig verlorenen Bewusstsein davon. Und eine Portion Pudding. Also die anderen fischen ihn aus dem Wasser, schaffen ihn auf die Tragflächen von diesem Bomber, wo er dann auch schnell wieder zu sich kommt. Und dann aber bricht das Flugzeug auseinander und sie müssen alle so einen guten Kilometer zur Küste schwimmen. An der Küste werden sie sogleich von bewaffneten Italienern in Empfang genommen. Gott, oh Gott. Und dann, ja, für Kriegsgefangene relativ luxuriös untergebracht und ziemlich gut behandelt. Also sie sind jetzt erstmal quasi Kriegsgefangene. Und für einen, der den Tod nicht scheut, aber der eigentlich Gefangenschaft so nie irgendwie als Option in Betracht gezogen hat, ist das natürlich irgendwie jetzt nicht so die Optimalsituation. Und er hat eigentlich nur einen Gedanken, Flucht. Vor allem, ich stelle mir das so vor, so mega nette Typen. Ja, wollen Sie noch ein Stückchen Pizza? Ja, wir machen Ihnen auch gerne noch eine andere Pasta. Noch ein Wein? Und er ist so, nein, ich will den Heldentod. Ich glaube tatsächlich, dass die erste Unterkunft, die man ihn bringt, die ist so ein bisschen in der Richtung. Den Gefangenen werden dort unter Aufsicht Spaziergänge und lange Picknicks erlaubt. Sie dürfen auch im Dorf einkaufen gehen. Und vom luxuriösen All-You-Can-Eat-Buffet dürfen sie auch jederzeit beherz zugreifen. Und das ist das, was ich echt auch nicht verstehe daran. Ein Teil ihres Solds erhalten sie durch irgendwelche Regierungskanäle im Gefängnis ausbezahlt. Also ist doch so vollkommen absurd. Und ansonsten haben die halt da so, gehen die so ein bisschen Hobbys nach, wie schreiben, ein paar davon lernen Italienisch, andere richten Eidechsen ab. What? Das ist ein anderes Wort für masturbieren. Vielleicht auch das. Also, aber bei Eidechsen fällt der Schwanz manchmal ab. Ist tatsächlich. Wie in echt. Nein, not. Die Jahre ziehen ins Land und Adrian wird in ein Gefängnis mit weniger Privilegien verlegt. Obwohl sich auch das in seiner Biografie liest, wie halt, ich musste immer wieder an Schulausflüge denken, so, ja. Zusammen mit drei weiteren Gefangenen hackt er dort einen Ausbruchsplan aus. Und es ist wohl überflüssig zu betonen, dass er sich die ganze Zeit mit Übungen, Laufen und kleinen Hindernisparcours versucht, so fit wie möglich zu halten. Also das, vor allem auch, das hat er nie abgelegt. Wir brechen jetzt aus und dann steht da einfach so ein Italiener, ach, sie möchten gehen, ja, klar, hier vorne geht's raus, kein Problem. Ja, naja, das wird jetzt dann nicht ganz so einfach. Ja, klar. Der erste Plan scheitert daran, dass die Ausbruchsanfänger ihren Plan auf Papier festhalten. Und bei einer Zellendurchsuchung werden die Unterlagen entdeckt. Und es kommt aber eigentlich nicht zu einer richtigen Bestrafung, sondern es werden so ein bisschen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Ich bin echt enttäuscht von dir. Also am Montag kriegst du ausnahmsweise nur zwei Gläser Wein statt drei. Du. Also in erster Linie gibt es mehr Flutlichter, ein paar mehr Wachen und ein bisschen weniger Freilaufzeit. So, das sind die Konsequenzen. Aber dann trainieren die Leute halt drin weiter und man sollte sich das Ganze auch nicht wie ein Gefängnis vorstellen, sondern eher wie so eine bewachte Villa vielleicht. Ja. Es gibt Zeiten, zum Beispiel früh am Morgen, wenn die Wachen noch schlafen, wo die Möchtegern-Ausbrecher ihren Rucksack aufziehen, dicke Pullis anziehen und dann die Treppen rauf und runter rennen. Und das ohne, dass sie dabei von irgendwem belästigt werden oder beobachtet werden oder dass jemand vorbeikommt, der mal fragt, was macht ihr da eigentlich? Und das All-You-Can-Eat-Buffet macht halt erst um 8 auf. Der zweite Plan, den sie aushecken, der scheitert dann daran, dass sie die aus Bettlaken selbstgebauten Seile dann auch bei einer weiteren Raumdurchsuchung entdeckt. Auffliegend. entdeckt werden. Oh Mann. Ja, läuft jetzt nicht so gut. Dann haben sie noch so ein, naja, das ist vielleicht so Versuch 2,5. Einer der Gefangenen versucht dann einen Solo-Versuch, wird aber dann beim Überklettern der Mauer von einem Maschinengewehrschützen entdeckt. Also da stehen schon auch wirklich Wachen rum, ja. Der aber schießt nicht, sondern der sagt hier so halt, hey, zurück. So zurück nicht. Und buchte den wieder ein. Das ist jetzt auch tatsächlich so, da ich möchte jetzt nicht sagen, die Lage eskaliert, aber da stellen die dann schon auch fest, dass sie es vielleicht so ein bisschen irgendwie ernster angehen müssen. Und zum einen gibt es Einzelhaft für den, der versucht auszubrechen, in einer anderen Einrichtung. Es werden weitere Flutlichter und Maschendraht irgendwie noch installiert und die freundlichen Wachen werden durch richtige Fieslinge ersetzt. Das ist jetzt auch ein bisschen Hogans Helden gerade, oder? Das ist die Origin-Story von Hogans Helden. Jetzt hält es aber die anderen Gefangenen nicht davon ab, einen weiteren Plan auszuhecken. Und zwar kommen sie über irgendwie auf irgendeinem Weg in eine Kapelle, die nicht benutzt wird in dem Teil des Gefängnisses, das sie da bewohnen. Und dort fangen sie dann an, einen Tunnel zu graben. Jetzt ist der Einarmige logischerweise vom Buddeln befreit. Der darf stattdessen die Schmieresteher koordinieren. Und der ist ja ein cleverer Bursche, ja, ein cleverer Anführer. Und was er macht, er hält seine Jungs mit regelmäßigen Fehlalarmen auf Trab. Also er sorgt dann immer dafür, dass die dann quasi schnell diesen Tunnel wieder verlassen und dann irgendwie das Buddeln einstellen und dass die einfach so ein bisschen, okay, wie soll ich sagen, auf Zack sind. Wo man sich maximal beliebt macht. Fehlalarme. Ja, ich glaube, dass die das wirklich zu schätzen wissen. Das ganze Projekt dauert 7 Monate. Okay. Und aber nur, weil jede zweite Minute ein Fehlalarm war. Und sie buddeln jeden Tag mindestens 4 Stunden. Und ein anderer aus der Gruppe bringt diese Monate damit zu, falsche Papiere für alle anzufertigen. Also die geben sich da richtig Mühe. So. Die bereiten das von richtig langer Hand vor. Und wer dankt ihnen wieder keine? Der große Tag kommt dann mit Regenwetter am 25. März 1943. Die Ausbrecher packen Attrappen in ihre Betten und verschwinden direkt nach dem Abendessen in die Tunnel. Adrian, der ja nun optisch mal recht auffällig ist, will sich getarnt als Tiroler Bauer zu Fuß 250 Meilen durch die Berge zur Schweizer Grenze durchschlagen. Die anderen versuchen, das Land mit dem Zug zu verlassen. Die Flucht verläuft, von ein paar Blasen an den Füßen abgesehen, erstmal ganz gut. Adrian und sein Plus Eins wandern durch Wälder und Dörfer und lassen sich hin und wieder sogar ganz gut von Bauern beherbergen und bewirten. Und auch wenn sie allzu bevölkerte Straßen natürlich versuchen zu vermeiden und manchmal auch nur nachts marschieren, geraten sie immer wieder in Kontrollen und müssen ihre falschen Papiere unter Beweis stellen. Und in den meisten Fällen funktioniert selbst das. Also, okay. Es ist dann nur so, irgendwann geraten sie tatsächlich an 2 Carabinieri auf Fahrrädern, die neben ihren Fahrrädern auch noch einen ganz guten Instinkt haben. Und das führt dann letztendlich dazu, dass sie doch geschnappt werden und erstmal wieder festgesetzt werden. Die Flucht endet für den mittlerweile 63-jährigen Adrian nach 8 Tagen und etwa 150 Meilen in einer italienischen Gefängniszelle. Das ist jetzt zwar schade, ja, dass der wieder eingekastet wird, aber sich überhaupt 8 Tage lang durch Italien zu bewegen mit einer Auffälligkeit, wie er sie besitzt und dabei noch 150 Meilen in Richtung Sicherheit zurückzulegen, ist eine ziemlich beachtliche Leistung. Vor allem für den 63-Jährigen. Ja. Also Zelle, ich meine natürlich Gefängnisvilla. Der, ja? 63-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Kurze Zeit später wird Adrian nach Rom beordert, wo er dann als Zeichen des guten Willens von Italien an England übergeben werden soll, um die Insulaner positiv zu stimmen, wenn es zum Thema Waffenstillstand kommt. Mhm. Also quasi ein Friedensgeschenk. So, ja. Der nervt, nehmt mir wieder. Ihr redet immer von Pudding. auf dem Weg nach London und muss er kurz in Lissabon Station machen. Das fand ich einfach nur erwähnenswert, weil wir Lissabon ja auch schon ausführlich in einer Folge behandelt haben. Das ist nämlich genau die Zeit. Könnt ihr euch erinnern? Nein. Ja. Die Stadt der Spione. Ah. Lissabon. Ja. Und dann kommt er nach London zurück und es kommt tatsächlich dann auch zum Waffenstillstand, auch wenn er nach eigenen Angaben eigentlich überhaupt nichts dafür kann. Sondern er ist halt da. Ich war dagegen, ja. Ja, das möchte ich ihm jetzt auch nicht einfach so in den Mund legen. Nein. Aber er hat seinen Teil dazu beigetragen, aber ja nur dadurch, dass er irgendwie von den Italienern nach England geschickt wurde und nicht irgendwie aktiv. So, was ihn natürlich so ein bisschen wurmt wahrscheinlich an dem Ganzen. Er schickt sich jetzt an, in England Kontakt zu den Familien seiner Mitgefangenen aufzunehmen und sich vor allem auch beim Roten Kreuz für die Care-Pakete zu bedanken, die in die Kriegsgefangenschaft geschickt wurden. In die, oh, kann das Päckchen Pudding drin? Ich mache mal jetzt noch so eine Strichliste, wie oft jetzt noch das Wort Pudding fällt. Insgeheim wünscht er sich aber, nach Jugoslawien geschickt zu werden, wo der Kampf gegen die lokalen Guerillas gerade im Gang ist. On vogue. Mann, ey. Aber es kommt natürlich anders, als er sich das ausmalt. Unersättlich. Er wird dann 1943 von Winston Churchill angesprochen, der eigentlich so ein bisschen Bewunderer von dem Herr de Viard ist. Und der findet, dass der in China besser aufgehoben ist, wo er quasi als Diplomat direkt als Verlängerung von Winston Churchill arbeiten soll. Aber der ist so bekannt, dass Winston Churchill ihn jetzt quasi schon kennt. Also sein Ruhm eilt ihm schon voraus. Ja. Man kennt ihn. Und er kann auch seinem Kumpel Winston diesen Wunsch natürlich nicht abschlagen. Seine Begeisterung für die neue Aufgabe liest sich in etwa so. Ich stelle mir China sehr weit weg vor, voll mit skurrilen kleinen Menschen mit komischen Brauchtümern, die liebenswerte Jade-Ornamente schnitzen und ihre Großmütter verehren. Klingt ein bisschen wie Franken. Vielleicht bis auf Jade, aber ansonsten genau. Könnte es hinkommen. Da machst halt Holz draus. Bis zum Kriegsende repräsentiert er also Winston Churchill beim chinesischen Präsidenten Chiang Kai-shek und dann lässt er es vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben langsam etwas ruhiger angehen. War er nicht schon 10 Jahre auf seiner Farm? Ja. Noch ruhiger! Naja, da hat er ja immer noch ein bisschen um sich geschossen und ein bisschen. Ja, es war da auch schon ein bisschen ruhiger. Aber jetzt ist so langsam dann mal Schicht im Schacht. Feierabend! Also ein bisschen. Es gibt noch so ein paar Dinge, die ich einfach hier noch erwähnenswert finde. Er ist mittlerweile fast 65, wird da natürlich in China ein Haus gestellt und er lehnt es dann aber ab und entscheidet sich für ein Haus, das ganz oben auf irgendeinem Berg liegt, wo er jedes Mal 120 Stufen raufsteigen muss. Boah, so bleibe ich fit. Genau, der alte Fitnessfreak. Und dann gibt es auch noch den einen oder anderen Flugzeugabsturz in seinem Leben und kurz nach Kriegsende wird er nochmal schwer verwundet, als er mit seinen Lederschuhen auf einer Kokosmatte ausrutscht und die Treppe hinunterstürzt. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ein gebrochener Rücken, ein zertrümmerter Wirbel und ein beinahe gebrochenes Genick bremsen den rüstigen Rentner kurz aus. Aber auch davon erholt er sich vergleichsweise schnell wieder. Innerhalb von 5 Stunden. 1949 stirbt dann noch seine Frau Friederike. 2 Jahre später heiratet er erneut. Und mit seiner neuen Frau Joan McKechnie setzt er sich irgendwo in Irland zur Ruhe. Und stirbt im Alter von 83 Jahren in County Cork in Irland. An was ist er denn gestorben? Naja, er war dann alt, also halt, an was man im Alter so stirbt. Okay, so. Aber ist es auch nicht so, dass er von seinen unzähligen Wunden irgendwie noch was davon getragen hat? Nein. Wahnsinn. Nein. Er starb an einer Überdosis Mousse-Schokolade. Er starb wahrscheinlich an Langeweile, vermute ich. Das ist meine Theorie. Also ich habe noch ein paar Fakten, die wir jetzt noch vielleicht kurz durchsprechen sollten. Fun Facts. Sir Adrian Carton de Viard wurde in seinem Leben unzählige Male verwundet. Für sein heldenhaftes Engagement erhielt er das Victoria-Kreuz, den Orden of the British Empire, den Order of the Bath, den Order of the St. Michael and St. George und den Distinguished Service Order. Die Orden, insbesondere das Victoria-Kreuz, erwähnt, also das ist so ziemlich die höchste militärische Auszeichnung, die du so kriegen kannst, erwähnt der Viard in seiner Biografie nicht mal. Er spielt die Leistung runter, denn immerhin war es ja eine Leistung nicht von ihm, sondern von seiner Einheit. Ja, genauso wie seine die Existenz seiner Frau. Genau, so wie die Existenz seiner Frau. Er hat sich Zeit seines Lebens auch nie für Politik interessiert und ich glaube, wenn er an der einen oder anderen Abzweigung in seinem Leben nicht wieder in den Kampf hätte gehen dürfen, wäre er wahrscheinlich irgendwo hinübergelaufen oder hätte eine Rebellenarmee gegründet oder er wäre alleine losgezogen. Mhm. So wirkt er auf mich. Ja. Also ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, das will ich jetzt nochmal betonen. Er hat zwar auch als General dann große Kampfverbände angeführt, aber anders als seine Kollegen hat er die immer von der Front aus geführt. So. Mittendrin statt nur dabei. Und man sagt auch, dass er vielleicht auch deshalb nie dann wirklich ernsthaft für eine richtig hohe Beförderung in Frage gekommen ist. Ja. Also dass man einfach gesagt hat, der Typ ist viel zu Harakiri. So. Er ist zu volksnah sozusagen für den Soldaten, als dass der ganz nach oben wandern könnte. Ich glaube, meine Beschreibung trifft es besser. Ich glaube, der ist einfach viel zu wahnsinnig, Harakiri. Er hatte einen Schuss, mehrfach. Uns wurde gesagt, dass der Stift mächtiger ist als das Schwert, aber ich weiß, welche der beiden Waffen ich wählen würde. Das Vorwort zu seiner Biografie, das jetzt noch so als letzter Fact, das schrieb tatsächlich Winston Churchill. Ach, Mann, echt? Ja. Wow. Also ich könnte euch das jetzt noch vorlesen, aber das soll ich euch wirklich damit ist rausschicken. Ist spannend und schön ich und interessant. Ich habe es dann muss man es auch in seinen Worten, aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt hier einen abgatzen soll, aber vielleicht ist das ein guter Rausschmeißer. Sehr schön. Schmeiß doch. I am glad that my old and valued friend, Lieutenant General Sir Adrian Carton de Viard, has written this book. I have known him for many years, and in the late war, I felt the highest confidence in his judgment and services both in Norway and as my military representative with General Chiang Kai-shek. Vielleicht mache ich auch mal schon mal hier. General Carton de Viard has been decorated on several occasions for his valor in the field and services to his country, and in 1916 he gained the Victoria Cross. Although repeatedly wounded and suffering from grievous injuries, his whole life has been vigorous, varied and useful. He's a model of chivalry and honor, and I'm sure his story will command the interest of all men and women whose hearts are uplifted by the deeds and thoughts of a high-minded and patriotic British officer. Durchgeknallter Typ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, Moment. Irgendwas. Irgendwas habe ich euch vorhin gesagt. Merkt euch diesen Gedanken. Wisst ihr noch, was das war? Erstens. 101 Dalmatiner? Nein. Zweitens, er führt Hühner in die Schlacht. Was? What? Das ist so niemals vorgekommen. Doch, klar. Hat ein Gummihuhn mit Karabinerhaken. Nein, 400 Hühner in die Schlacht. Beende bitte diese Aufnahme. 400 Hühner in die Schlacht? Ja. Denkt mal drüber nach. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich kann mich an diese Hühner halt echt nicht mehr erinnern. Das war auch völliger Quatsch, oder? Was redest du da? Naja, nicht ganz. Es gibt tatsächlich so eine Story von einem, ich glaube, albanischen Mensch, der Kriegsführung betrieben hat. Und weil er keine Armee hatte, hat er einfach, keine Hühner, sondern Ziegen in dem Fall. Und denen hat er Fackeln umgebunden, sodass es aus der Ferne aussah wie, ach du Scheiße, kommen da viele den Berg runter. Und dass dann alle sozusagen abgehauen sind. Nee, weil du damals war so die Anzeige pro 100 Mann ein Fackelträger. Und wenn du dann halt mal plötzlich 100 Ziegen mit Fackeln ausstattest und den Berg runterjagst. Ich dachte, es wären Hühner. Ja, in dem Fall waren es Ziegen. Ach so. Das war ja sozusagen die parodistische Übertragung des Ganzen. Ja. Ihr habt mich verloren. Von Hühnern lernen. Ich versuche immer noch. Ziegen lernen. Nein, nein, nein, ich möchte das nicht.